Vision von Guy de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vision von Guy de Maupassant. Übersetzt von Georg Freiherr von Ompteda. Anlässlich eines kürzlich entschiedenen Prozesses sprach man vom Zwangsverfahren. Es war gegen Ende einer kleinen Abendgesellschaft in einem alten Hause der Rue Grenelle. Jeder wußte eine Geschichte zu erzählen, und jeder behauptete, seine Geschichte sei wahr. Da stand der alte, 82-jährige Marquis de la Tour Samuel auf und lehnte sich an den Kamin. Dann sagte er mit etwas zitternder Stimme: »Auch ich weiß etwas Seltsames. So seltsam, dass es mich mein ganzes Leben hindurch verfolgt hat. Die Geschichte ist nun 56 Jahre her, und doch geht kein Monat vorüber, wo ich nicht wenigstens einmal davon träume. Jener Tag hat mir einen solchen Eindruck gemacht, eine solche Angst eingeflößt, dass mir das alles heute noch gegenwärtig ist. Ja, mich packte damals eine derartige Furcht, vielleicht 10 Minuten lang, dass mir seit der Stunde eine Art Beklemmung in der Seele geblieben ist. Jedes plötzliche Geräusch geht mir durch und durch, wenn ich in der Dämmerung Gegenstände nicht genau erkennen kann, so überfällt mich eine rasende Angst zum Davonlaufen. Kurz, ich fürchte mich im Dunkeln. Früher, als ich noch jünger war, würde ich das nicht eingestanden haben. Jetzt kann ich ja alles sagen. Wenn man erst 82 Jahre alt geworden, ist es erlaubt, vor eingebildeter Gefahr zu zittern. Vor wirklicher Gefahr, meine Damen, bin ich nie zurückgewichen. Diese Geschichte hat mich so verstört, hat in mir so tiefe Spuren hinterlassen, ergriff mich so sonderbar, so furchtbar, dass ich sie sogar niemals erzählt habe. Ich habe sie im tiefsten Inneren meines Herzens verschlossen, wo man Geheimnisse bewahrt, deren man sich vor dem eigenen Herzen schämt. All jene Schwächen, die man nicht eingestehen kann, die aber doch in unserem Dasein vorkommen. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, wie sie sich zugetragen hat. Ich versuche nicht, sie Ihnen zu erklären. Gewiss kann sie erklärt werden, wenn ich nicht geradezu verrückt gewesen sein sollte. Aber nein, verrückt war ich nicht, und ich will Ihnen den Beweis davon geben. Denken Sie sich dabei, was Sie wollen, und hören Sie jetzt ganz einfach die Tatsachen. Es war im Juli 1827. Ich stand damals in Rouen in Garnison. Als ich eines Tages auf dem Quai spazieren ging, begegnete mir jemand, den ich zu erkennen glaubte, ohne jedoch im Augenblick zu wissen, wer es war. Unwillkürlich machte ich eine Bewegung, um stehen zu bleiben. Der Fremde wurde dessen gewahr, blickte mich an und fiel mir um den Hals. Es war ein Jugendfreund, den ich sehr lieb gehabt. Seit 5 Jahren hatte ich ihn nicht gesehen, und seitdem schien er um 50 Jahre gealtert. Sein Haar war ganz weiß, er schritt gebeugt dahin, wie vollständig entkräftet. Er begriff meine Überraschung und erzählte mir sein Leben. Ein furchtbares Unglück hatte ihn derartig gebrochen. Er hatte sich sterblich in ein junges Mädchen verliebt und sie in einer Art Glückstaumel geheiratet. Nach einem Jahr übermenschlichen Glückes und sich immer gleichbleibender Leidenschaft war sie plötzlich an einem Herzleiden gestorben. Wahrscheinlich ein Opfer gerade ihrer Leidenschaft. Er hatte am Tage des Begräbnisses sofort sein Schloss verlassen und sein Haus in Rouen bezogen. Dort lebte er, einsam und verzweifelt, von seinem Kummer durchwühlt, so unglücklich, dass er an Selbstmord dachte. »Da ich dich gerade wiederfinde«, sagte er mir, »so bitte ich dich, mir einen großen Dienst zu leisten. Bitte hole mir doch aus dem Schreibtisch in meinem Zimmer, in unserem Zimmer, ein paar Papiere, deren ich dringend bedarf. Ich kann keinen Diener damit betrauen, auch keinen Geschäftsmann, denn ich brauche völlige Diskretion und absolutes Stillschweigen. Ich selbst aber betrete um keinen Preis der Welt wieder dieses Haus. Ich werde dir den Schlüssel des Zimmers geben, das ich selbst abschloss, ehe ich ging, und den Schlüssel zu meinem Schreibtisch. Dazu ein paar Zeilen an meinen Gärtner, damit er dich einlässt. Aber komm doch morgen zu mir zum Frühstück, dann wollen wir genauer darüber reden.« Ich versprach ihm, den leichten Dienst zu leisten. Übrigens war es für mich bloß ein Spazierritt, denn seine Besitzung befand sich nur etwa 5 Meilen von Rouen entfernt. In einer Stunde konnte mich mein Pferd hinbringen. Am andern Tag war ich um 10 Uhr bei ihm. Wir frühstückten allein zusammen, aber er sprach kaum 20 Worte. Er bat mich, ihn zu entschuldigen. Der Gedanke an den Besuch, den ich den Räumen abstatten sollte, wo sein Glück begraben lag, gingen ihm zu nahe, meinte er. In der Tat schien er seltsam aufgeregt zu sein und nachdenklich, als ob in seiner Seele ein geheimer Kampf stattfände. Endlich setzte er mir genau auseinander, was ich zu tun hatte. Es war ganz einfach. Ich sollte 2 Pakete Briefe und ein Bündel Papiere aus dem ersten Schubfach rechts des Schreibtisches nehmen. Er fügte noch hinzu, »Ich brauche dich wohl nicht zu bitten, sie nicht zu lesen.« Ich fühlte mich beinahe gekränkt darüber und sagte ihm das etwas lebhaft. Er stammelte, »Bitte verzeih mir, es geht mir zu nahe.« Und er fing an zu weinen. Gegen 1 Uhr verließ ich ihn, um meine Sendung zu erfüllen. Es war prachtvolles Wetter, und im langen Trabe ritt ich durch die Wiesen, hörte dem Trillern der Lerche zu, während mein Säbel in gleichmäßigen Stößen an den Stiefel schlug. Dann kam ich in den Wald und ließ mein Pferd Schritt gehen. Äste streiften mich, und ab und zu kam mir ein Blatt zwischen die Zähne, das ich gierig abbiss, wie man es in solchen Augenblicken überströmender Lebensfreude tut, in solchen Momenten, wo einem das Herz höher schlägt und sich die Muskeln straffen. Als ich mich dem Schlosse näherte, zog ich den Brief aus der Tasche, den ich für den Gärtner bekommen hatte, und dabei bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass er versiegelt war. Das überraschte mich und ärgerte mich zugleich, so dass ich beinahe umgekehrt wäre, ohne meine Sendung auszuführen. Dann dachte ich, ich würde damit eine übel angebrachte Empfindlichkeit zeigen. Vielleicht hatte mein Freund den Brief in der Erregung, in der er sich befand, ohne es sich weiter zu überlegen, geschlossen. Der alte Herrensitz sah aus, als wäre er seit 20 Jahren verlassen. Das offene, halb verfaulte Tor hielt gerade noch zusammen, man begriff gar nicht wie. Auf den Wegen wuchs das Gras, so daß sich die Rasenbeete nicht mehr abhoben. Ich schlug ein paar Mal an einen Fensterladen, und bei dem Lärm erschien in einer Seitentür ein alter Mann, der ganz erschrocken zu sein schien bei meinem Anblick. Ich sprang aus dem Sattel und gab ihm den Brief. Er las ihn wieder, drehte ihn in den Händen herum, betrachtete mich von oben bis unten, steckte das Papier ein und sagte, »Also, was wünschen Sie denn?« Ich antwortete kurz, »Das müssen Sie doch wissen. Sie haben doch eben in dem Brief den Befehl Ihres Herrn bekommen. Ich will ins Schloss.« Er schien ganz fassungslos und erklärte, »Dann wollen Sie also Ihr Zimmer betreten?« Ich ward ungeduldig. »Zum Donnerwetter, was geht Sie das an?« Er stammelte, »Nein, gnädiger Herr, aber nämlich, es ist nämlich nicht geöffnet worden seit dem Tode. Wenn Sie 5 Minuten warten wollen, werde ich mal nachsehen, ob...« Ich unterbrach ihn wütend. »Ach was, Sie wollen mich wohl zum Besten halten. Sie können ja gar nicht herein. Hier ist ja der Schlüssel.« Er fand keine Antwort. Endlich sagte er nur, »Gut, gnädiger Herr, dann werde ich Ihnen den Weg zeigen.« »Zeigen Sie mir die Treppe und lassen Sie mich allein. Ich werde das Zimmer schon ohne Sie finden.« »Aber, gnädiger Herr, nämlich...« Nun wurde ich aber wirklich böse. »Jetzt halten Sie mal den Mund, sonst kriegen Sie's mit mir zu tun.« Ich stieß ihn heftig beiseite und trat ins Haus. Zuerst ging ich durch die Küche, dann durch 2 kleinere Zimmer, die der Mann mit seiner Frau bewohnte. Darauf kam ich über einen großen Vorsaal und ging die Treppe hinauf, wo ich sofort die Tür erkannte, wie sie mir mein Freund beschrieben. Sie öffnete sich leicht, und ich trat ein. Das Zimmer war so dunkel, dass ich zuerst nichts erkennen konnte. Ich blieb stehen. Ein dumpfer Modergeruch schlug mir entgegen, wie er in unbewohnten, verwunschenen Räumen, in Totenzimmern lagert. Endlich gewöhnte sich mein Auge an die Dunkelheit, und ich konnte ziemlich deutlich ein großes Zimmer unterscheiden, das sich in Unordnung befand. Ein Bett stand darin, ohne Betttücher, aber mit Matratzen und Kopfkissen. In einem der letzten sah man deutlich den tiefen Abdruck eines Ellenbogens oder eines Kopfes, als ob eben jemand darauf geruht. Die Stühle standen unordentlich umher, und ich sah, dass eine Türe, wahrscheinlich die eines Wandschrankes, halb offen stand. Ich ging zuerst ans Fenster, um Licht hereinzulassen, und wollte es öffnen. Aber die Haken der Läden waren so verrostet, dass sie nicht wankten und wichen. Ich versuchte sogar, den Laden mit dem Säbel einzustoßen, aber es gelang mir nicht. Und nachdem ich mich über meine unnützen Bemühungen geärgert und sich meine Augen endlich völlig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, gab ich die Hoffnung auf, mehr Licht zu bekommen, und trat an den Schreibtisch. Ich setzte mich in einen Stuhl, ließ die Platte herunter und öffnete das bezeichnete Fach. Es war vollgestopft bis oben hin. Ich brauchte nur 3 Pakete, ich wußte, wie sie zu erkennen waren, und fing an, sie zu suchen. Während ich mich bemühte, die Aufschriften zu entziffern, war es mir, als ob hinter mir etwas rauschte. Ich achtete nicht weiter darauf, denn ich dachte, dass der Luftzug irgendeine Portiere hin und her wehte. Aber nach einer Minute hörte ich ganz unbestimmt sich etwas bewegen, so daß mir ein sonderbarer Schauder über die Haut lief. Es war zu dumm, sich hier aufregen zu lassen, so daß ich aus Scham vor mir selbst mich nicht umdrehen wollte. Da fand ich das 2. der Pakete, das ich brauchte. Aber als ich eben nach dem 3. griff, klang an meiner Seite ein tiefer, schwerer Seufzer, so daß ich mit einem tollen Satz 2 Meter weit davonsprang. Dabei hatte ich mich umgedreht, die Hand am Säbelkorb, und ich glaubte, wenn ich nicht die Waffe an meiner Seite gefühlt, wäre ich davongelaufen wie ein Feigling. Eine große, weißgekleidete Frau stand hinter dem Stuhl, wo ich noch vor einer Sekunde gesessen, und sah mich an. Mir fuhr der Schreck so in die Glieder, dass ich beinahe hinübergefallen wäre. Wer nicht einen solch furchtbaren, törichten Schrecken erlebt hat, kann ihn nicht begreifen. Es ist, als schmölze die Seele. Man fühlt den Herzschlag nicht mehr, der ganze Körper wird weich wie ein Schwamm. Es ist einem, als bräche das ganze Innere zusammen. Ich glaube nicht an Gespenster, aber mir sind beinahe die Sinne vergangen bei dieser grauenhaften Furcht vor den Toten. Gelitten habe ich. Ach, ach, gelitten in diesem Augenblick, mehr als sonst in meinem ganzen Leben, unter diesem furchtbaren Druck eines übernatürlichen Entsetzens. Hätte sie nicht gesprochen, so wäre ich vielleicht gestorben. Aber sie sprach. Sie sprach mit einer weichen, schmerzensreichen Stimme, dass mir alle Nerven zitterten. Ich wage nicht zu behaupten, dass ich wieder Herr meiner selbst geworden und zur Vernunft gekommen wäre. Nein, ich war so erschrocken, dass ich gar nicht mehr wußte, was ich tat. Aber eine Art von heimlichem Stolz, der in mir liegt, vielleicht ein bisschen soldatisches Standesbewusstsein, brachte es fertig, dass ich ohne mein Verdienst noch eine anständige Haltung bewahrte. Ich spielte mir gegenüber und vielleicht auch ihr gegenüber, sei sie nun Frau oder Erscheinung, eine Komödie. Ich habe mir das alles später selbst klar gemacht, denn ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass ich im Augenblick der Erscheinung an nichts dachte. Ich hatte einfach Angst. Sie sagte, »Ach, Sie können mir einen großen Dienst erweisen.« Ich wollte antworten, aber ich brachte nicht ein Wort über die Lippen. Ich gurgelte nur etwas, und sie fuhr fort. »Wollen Sie? Sie können mich retten, mich heilen. Ich leide so fürchterlich. Ich leide, oh, ich leide.« Sie setzte sich leise auf meinen Stuhl und sah mich an. »Wollen Sie?« Ich nickte, denn ich war noch immer keines Wortes fähig. Da hielt sie mir einen Schildpattkamm hin und murmelte, »Kämmen Sie mich, kämmen Sie mich, das wird mir Heilung bringen. Mein Haar muss gekämmt werden. Sehen Sie meinen Kopf an, wie ich leide. Sehen Sie nur, wie weh mein Haar mir tut.« Ihre aufgelösten Haare waren sehr lang, ganz schwarz. Sie hingen über die Lehne eines Stuhles bis auf den Boden herab. Warum habe ich ihr gehorcht? Warum habe ich zitternd ihren Kamm ergriffen? Und warum habe ich ihr langes Haar, dessen Berührung mich kalt durchrieselte, als hätte ich Schlangen angefasst, in die Hand genommen? Ich weiß es nicht. Dieses Gefühl ist mir in den Fingern geblieben, dass ich zittere, wenn ich nur daran denke. Ich kämmte sie und nahm, ich weiß gar nicht mehr wie, dieses eisige Haar in die Hand. Ich drehte es zusammen, ich knüpfte es und löste es wieder auf. Ich flocht es wie die Mähne eines Pferdes. Sie seufzte, neigte den Kopf und schien glücklich zu sein. Dann sagte sie plötzlich »Danke« zu mir, riss mir den Kamm aus der Hand und entfloh durch die Türe, die vorhin halb offen gestanden. Als ich allein war, überfiel mich jene verstörte Aufregung, wie wenn man nach einem Alpdrücken erwacht. Dann kamen mir endlich die Sinne zurück. Ich lief ans Fenster und mit einem gewaltigen Stoß zerbrach ich den Fensterladen. Eine Lichtflut strömte herein. Ich stürzte an die Tür, hinter der jenes Wesen verschwunden. Sie war verschlossen und unbeweglich. Da überkam mich ein fieberhaftes Fluchtbedürfnis, eine Panik, die richtige Panik wie in der Schlacht. Ich nahm schnell die kleinen Briefpakete von dem offenen Schreibtisch, lief durch das Zimmer, sprang die Treppe 4 Stufen auf einmal nehmend hinunter und entfloh aus dem Haus. Ich weiß nicht mehr durch welche Tür. Und als ich mein Pferd 10 Schritte vor mir sah, sprang ich mit einem Satz in den Sattel und ritt im Galopp davon. Erst in Rouen blieb ich vor meiner Wohnung halten. Ich warf meinem Burschen die Zügel zu und floh in mein Zimmer, wo ich mich einschloss, um nachzudenken. Da fragte ich mich während einer Stunde ängstlich, ob ich nicht der Spielball einer Halluzination gewesen. Ich musste von einer jener unfassbaren Nervenerschütterungen, von einer jener Gehirnstörungen gepackt gewesen sein, die Wunder in die Welt setzen und denen das Übernatürliche sein Dasein verdankt. Als ich ans Fenster trat, glaubte ich noch an eine Vision, an eine Sinnestäuschung. Da fielen meine Blicke zufällig auf meine Brust. An meiner Attila hingen lange Frauenhaare, die sich um die Knebel gewickelt. Ich packte jedes einzelne und warf es mit zitternden Fingern aus dem Fenster. Dann rief ich meinen Burschen. Ich fühlte mich zu erschüttert, um am selben Tage noch zu meinem Freunde zu gehen, und dann wollte ich reiflich nachdenken, was ich ihm sagen sollte. Ich ließ ihm die Briefe bringen, und er übergab dem Soldaten den Empfangsschein. Er fragte genau nach mir. Man sagte ihm, ich sei leidend, ich hätte einen Sonnenstich oder ich weiß nicht was. Er schien besorgt zu sein. Am nächsten Tag ging ich am frühen Morgen zu ihm, entschlossen, ihm die Wahrheit zu sagen. Er war am Abend vorher ausgegangen und noch nicht heimgekehrt. Im Laufe des Tages kam ich noch einmal wieder, aber man hatte ihn nicht wieder gesehen. Ich wartete eine Woche, er erschien nicht. Da setzte ich das Gericht in Kenntnis. Man stellte überall Nachforschungen nach ihm an, aber man konnte weder seine Spur noch seinen Aufenthaltsort entdecken. Das verlassene Schloss wurde genau durchsucht. Man fand nichts Verdächtiges. Nichts bewies, dass dort eine Frau versteckt gewesen. Und da die Untersuchungen zu nichts führten, so wurden die Nachforschungen eingestellt. Und seit 56 Jahren habe ich nichts davon gehört und weiß nicht mehr, als ich Ihnen eben erzählt habe. Ende von Vision. Gelesen von Hokus Pokus. Wie ein Schneider in Himmel kommt. Von Georg Wickram. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Wie ein Schneider in Himmel kommt und unsers Herrgotts Fußschemel nach einer alten Frauen herabwirft. Von Georg Wickram. Es hat sich begeben an einem schönen Tag, daß unser Herrgott spazieren wollt gehen, und nahm all seine Apostel und Heiligen mit ihm, so daß niemand daheim im Himmel blieb, dann allein Sankt Peter. Dem befahl ich er, daß er gedächte und niemands einließe, dieweil er aus wär, und zog also davon. Nun kam ein Schneider für den Himmel, der klopfet an. Sankt Peter fraget, wer da wär, und was er wollte. Der Schneider sagt, ich bin ein Schneider und wollt gern in Himmel. Sankt Peter sprach, ich darf niemands einlassen, dann unser Herrgott ist nicht daheimen, und wie er hinwegging, verbot er mir, ich sollt gedenken und niemands einlassen, dieweil er aus wär. Aber der Schneider ließ nicht nach Sankt Petern zu bitten, und bewegt ihn mit seinem langen Bitten dahin, daß er ihn verwilliget hineinzulassen, doch mit dem Geding, er sollte in einem Winkel hinter der Türen feinzüchtig und still sitzen, damit, wenn unser Herrgott käme, daß er seinen nicht wahrnehme und zornig wurde. Das verhieß er ihm. Also satzte sich hinter die Türen in einen Winkel, Und sobald St. Peter für die Tür hinausgehet, steht der Schneider auf und geht in allen Winkeln im Himmel herum und besicht eins nach dem anderen. Zuletzt so kommt er zu vielen schönen und kostlichen Stühlen, unter welchen in der Mitte ein ganz guldener Sessel stund, darin viel kostliches Edelgesteins versetzt war's. Er war's auch viel höher, dann der anderen Stühl keiner, vor welchem auch ein guldener Fußschemel stund. Auf demselbigen Sessel saß unser Herr Gott, wenn er daheim war's. Der Schneider stund still vor dem Sessel ein gute Weilen und sah ihn stetigs an, dann er ihm am allerbesten unter den anderen gefiel. Also geht er hinzu und setzt sich in den Sessel. Wie er nun also sitzt, sieht er nit sich und sieht alle Ding, was auf Erden geschieht. Unter anderem aber ersieht er ein alte Frauen, welche ihrer Nachbarin ein Unterband Garn stiehlt. Davon dann der Schneider erzürnet, nimmt er den guldenen Fußschemel und wirft den nach der alten Frauen durch den Himmel auf die Erden hinab. Doch nun der Schneider den Schemel nicht mehr erlangen mocht, schlicht er sich hübschlich aus dem Sessel und satzt sich wieder hinter die Tür an sein altes Örtlin und tät dergleichen, als wenn er nirgends dagewesen wär. Als nun unser Herrgott wieder heimkam, ward er des Schneiders nit gewahr. Wie er sich aber in seinen Sessel setzt, manglet er seines Schemels. Also fragt er St. Peter, wo sein Schemel hingekommen sei. St. Peter sagt, er wüßte es nit. Doch fragt er weiter, war es da gewesen? Hast niemand hereingelassen? Er antwort und sprach, ich weiß niemand, der hinnen gewesen. Dann ein Schneider, der sitzt noch da hinter der Türen. Da fraget unser Herrgott den Schneider und sprach, wo hast mir mein Schemel hingetun? Hast du ihn nicht gesehen? Der Schneider erschrak, gab mit Furcht und Zitteren Antwort und sprach, ich bin in deinem Sessel gesessen und hab gesehen, wie da unten auf Erden eine alte Frau ihrer Nachbarin ein Unterband Garn gestohlen hat. Darab ich erzürnet bin worden und hab den Fußschemel nach ihr geworfen. Da ward unser Herrgott zornig über den Schneider und sprach, »He, du Schalk, sollt ich so manchs ein Schemel nach dir geworfen haben, als oft du zu viel Gären geschnitten und ins Aug geschoben hast. Ich hätte weder Stühl noch Bänk mehr im Himmel.« Also ward der Schneider für den Himmel herausgestoßen und ihm sein Bresten und Mangel auch entdeckt und ans Licht herfürgezogen worden. Es ist auch zu besorgen, man finde deren noch viel jetzt zu unseren Zeiten. So einen, der in einem Laster kaum ein Strohhalm tief steckt, rechtfertigen und strafen wollen, und aber sie gar darin ersoffen sind. Ende von »Wie ein Schneider in Himmel kommt«. Beethoven in seinen Briefen von Alexander Wheelock Thayer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Beethoven in seinen Briefen. Aus dem vierten Kapitel im zweiten Band von Ludwig van Beethovens Leben von Alexander Wheelock Thayer. Deutsch von Hermann Deiters, 1910. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im August 2009. Da im Verlaufe unserer Darstellung Beethovens Korrespondenz immer mehr eine Hauptquelle für uns sein wird, so glauben wir, auch über Beethoven als Briefschreiber an dieser Stelle einige Worte sagen zu müssen. Wie sich aus einer genaueren Kenntnis ergibt, tragen wenige seiner eigenhändigen Briefe die Spuren vorherigen Studiums und sorgfältiger Ausarbeitung. der bei weitem größte Teil dessen, was er auf dem Wege der Privatkorrespondenz von sich gab, war von dem Antrieb des Augenblicks eingegeben und ohne jeden Gedanken niedergeschrieben, dass es jemals unter andere Augen kommen könnte als die, für welche es bestimmt war. Man kann sich daher leicht vorstellen, wie energisch er protestiert haben würde, wenn er hätte wissen können, dass seine bedeutungslosesten Zettel in solch großer Zahl aufbewahrt worden wären und dass die Zeit kommen würde, in welcher sie alle würden veröffentlicht werden. Ja sogar, dass einzelne derselben, die nur der Ausfluss momentaner Verletztheit waren, nach seinem Tode zum Schaden solcher würden benutzt werden, mit welchen er in den engsten Beziehungen lebte, und dass hinwiederum anderen, in denen er einer plötzlich ausbrechenden Leidenschaft sich überließ, wobei das Unrecht wahrscheinlich ebenso oft auf seiner wie auf der anderen Seite war, nachdem alle beteiligten Parteien hingeschieden waren, noch einmal eine beinahe richterliche Autorität würde zugesprochen werden. Wer kann denn von sich sagen, dass er 30 Jahre lang, zu allen Zeiten und unter allen Umständen, sein Gemüt so frei von Leidenschaft, Vorurteil, Irrtum und Missverständnis zu halten gewusst habe, dass er gern die Veröffentlichung alles dessen, was er geschrieben habe, auf sich nehmen wollte, ungesichtet, ohne Überarbeitung, Bemerkung, Kommentar oder Erläuterung von ihm selbst oder dem Korrespondenten. Beethoven würde am wenigsten jemals eine Unfehlbarkeit gleich dieser beansprucht haben. Beim Studium einer Sammlung von einigen 800 Briefen und Zetteln Beethovens im Original oder in Abschrift, gedruckter sowohl als ungedruckter, tritt als die am meisten überraschende Tatsache die völlige Bedeutungslosigkeit der bei weitem größten Zahl derselben hervor. Nur eine sehr geringe Zahl von Briefen zeigt Spuren einer sorgfältigen vorherigen Überlegung. Nur in den seltensten Fällen werden Gegenstände von irgendwelchem tieferen Werte behandelt. Ja, vielleicht der größere Teil der kurzen Briefchen an Smeskal und andere verdankt seinen Ursprung lediglich der Abneigung Beethovens, seinen Dienstboten mündliche Aufträge anzuvertrauen. In der Mehrzahl seiner Briefe sucht man vergeblich irgendetwas auf die Theorie oder die Kunst der Musik bezügliches. Sehr selten wird eine Meinung über die Erzeugnisse irgendeines gleichzeitigen Komponisten geäußert. Lebendige Skizzen von Menschen und Sitten, ähnlich jenen, welche die Briefe Mozarts und Mendelssohns so anziehend machen, entfließen seiner Feder nicht. Ein großer Teil der Korrespondenz dieser Männer hat wirklich einen mehr als bloß biografischen Wert. Bei Beethoven ist dies nur in geringem Maß der Fall. Natürlich zeigen diese Briefe die gewöhnlichen Unvollkommenheiten einer lebhaften und vertrauten Korrespondenz, zuweilen sogar bis zum Übermaße. Es finden sich in ihnen mitunter obenhin gemachte Angaben von Tatsachen, wie sie jeder von uns infolge von Eile oder unvollständiger Kenntnis machen kann. Für andere Stellen gibt uns nur Schindlers Erzählung, dass Beethoven sich zuweilen mit harmlosen Mystifikationen anderer unterhielt, eine vollständige Erklärung. Vergleicht man die wichtigeren Briefe miteinander, so zeigen sie freilich einerseits, wie schwer es Beethoven häufig wurde, den besten Ausdruck seiner Gedanken zu finden, ja, dass er mit den Regeln seiner Muttersprache in einem fortwährenden Zwiespalte lebte. andererseits aber setzen sie seine Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit in das günstigste Licht und erheben sich nicht selten zu einer gewissen natürlichen Beredsamkeit. Der Leser fühlt, daß, wo der Schreiber ungerecht ist, er unter dem Einfluss eines Missverständnisses oder einer Leidenschaft steht, und in der Regel ist es nicht zu spät, derartige Ungerechtigkeiten aufzudecken. Die tatsächlichen Irrtümer geben sich als einfache Missverständnisse zu erkennen, ohne arg gemacht und leicht zu verbessern. Und wenn uns endlich in der großen Menge der Briefe Einzelnes begegnet, was weder völlig gerechtfertigt noch entschuldigt werden kann, so darf man nicht vergessen, daß dieselben nicht für unsere Augen bestimmt waren und daß sie unter dem fortwährenden Drucke eines großen Missgeschicks geschrieben sind, welches ihn doppelt empfindlich und reizbar machte, so daß die große Teilnahme, die dasselbe einflößt, uns zu einer Milderung unseres Urteils leicht geneigt macht. Ein Überblick über die Korrespondenz Beethovens in ihrer Gesamtheit führt uns noch eine andere überraschende Tatsache zum Bewusstsein. Dieselbe liefert nämlich den Beweis, dass, wenn wir von jenen Stunden tiefster Niedergeschlagenheit absehen, Beethoven weit entfernt war, der melancholische und düstere Charakter zu sein, für den man ihn gewöhnlich hält. Er zeigt sich im Gegenteil, wie er dies auch von Natur war, als ein Mann von heiterem und lebhaftem Temperamente, als Liebhaber von Scherzen, als hartnäckiger, wenn auch nicht immer glücklicher Aufsucher von Wortspielen, als großer Freund von Witz und Humor. Und er durfte seinem Geschick danken, daß es so war, denn nur so bewahrte er sich jene Elastizität des Geistes, welche ihn vor den Folgen eines einsamen Brütens über sein großes Missgeschick bewahrte. Nur so gelang es ihm, sich über sein Geschick zu erheben, seine großen Fähigkeiten auf die Aufgaben, die er sich gestellt, zu konzentrieren und mit Mut und Hoffnung dem grausamen Lose zu begegnen, welches so manchen seiner wohlbegründeten Hoffnungen und ehrgeizigen Pläne ein Ziel setzte und ihn auf einen einzigen Weg zu Ruhm und Ehre, den der Komposition, hinwies. Einige der wertvollsten und interessantesten seiner Briefe stammen aus der Zeit, welche auf die bis hierher behandelte unmittelbar folgt. In diesen können wir mit ziemlicher Genauigkeit die Wirkung verfolgen, welche seine beginnende und zunehmende Taubheit auf ihn machte. Wir erkennen zuerst die Angst, welche durch die ersten Symptome hervorgerufen war, dann den tiefen, an Verzweiflung grenzenden Kummer, als das schließliche Resultat sicher vor ihm stand, und endlich die völlige Ergebung in sein Geschick. Die Art, wie Beethoven sich zuletzt über sein großes Unglück erhob, hat in der Tat etwas Edles und Heroisches. Und in der großartigen Reihe von Werken, die er in dem Jahrzehnt von 1798 bis 1808 hervorbrachte, haben wir nicht allein Denkmäler seines Genius zu bewundern. Sie geben ebenso sehr Zeugnis von der übermenschlichen Entschlossenheit, mit welcher er den Eingebungen dieses Genius unter Umständen Ausdruck verlieh, welche ganz geeignet waren, dessen Wirkungen zu schwächen und seine Energie zu lähmen. Ende von Beethoven in seinen Briefen von Alexander Wheelock Thayer. Die Teekanne von Hans Christian Andersen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Teekanne von Hans Christian Andersen. Ich kannte einmal eine stolze Teekanne, stolz auf ihr Porzellan, stolz auf ihre lange Tülle, stolz auf ihren breiten Henkel. Und davon sprach sie gern, von ihrem Deckel dagegen sprach sie nicht. Er hatte seine Mängel, und davon spricht man nicht gern. Das tun schon die anderen zur Genüge. Die Tassen, der Sahnetopf und die Zuckerschale. Kurzum, das ganze Teegeschirr würden sicherlich die Gebrechlichkeit des Deckels nicht vergessen und weit mehr davon reden als von dem guten Henkel und der ausgezeichneten Tülle. Das wußte die Teekanne. »Oh, ich kenne sie«, sprach sie für sich selbst. »Ich erkenne auch ebenso gut meine Mängel, und darin besteht meine Demut. Mängel haben wir ja alle, aber man hat dann auch wieder seine besondere Begabung. Die Tassen erhielten einen Henkel, die Zuckerschale einen Deckel. Ich erhielt beides und noch eine Tülle, die mich zur Königin am Teetische macht. Die anderen zwei sind nur Dienerinnen des Wohlgeschmacks. Ich aber bin die Spendende, die Herrscherin. Ich verbreite Segen unter der durstenden Menschheit. In meinem Inneren werden die Teeblätter in dem kochenden Wasser verarbeitet.« Dies alles sagte die Teekanne in ihrer sorglosen Jugendzeit. Sie stand auf dem gedeckten Tische, sie wurde von der feinsten Hand gehoben. Aber die feinste Hand war linkisch. Die Teekanne fiel, die Tülle brach ab, der Henkel brach ab. Vom Deckel verlohnt sich's gar nicht, erst zu reden. Besinnungslos lag die Kanne am Boden. Weithin entströmte ihr das kochende Wasser. »Nie werde ich diesen entsetzlichen Augenblick vergessen«, sagte die Teekanne, wenn sie sich später ihren Lebenslauf erzählte. »Ich wurde Invalide genannt, in einen Winkel gesetzt und einer armen Frau geschenkt. Ich stieg nun zur Armut hernieder und stand zwecklos da. Aber gerade da, wo ich stand, begann mein besseres Leben. Erde wurde in mich hineingepackt. Für eine Teekanne ist das ebenso gut wie begraben zu werden, aber in die Erde wurde eine Blumenzwiebel gelegt. Wer sie hineinlegte, wer sie mir schenkte, weiß ich nicht, aber geschenkt wurde sie mir. Und die Zwiebel lag in der Erde, die Zwiebel lag in mir, sie wurde mein lebendiges Herz, wie ich es nie vorher gehabt hatte. Leben und Kraft lag in mir, allerlei Kräfte regten sich. Der Puls schlug, die Zwiebel keimte, die in ihr schlummernden Gefühle brachen in einer schönen Blume hervor. Ich sah sie, ich trug sie, ich vergaß mich selbst in ihrer Schönheit. Sie sagte mir keinen Dank, sie dachte nicht an mich. Sie wurde bewundert und gepriesen. Ich war so froh darüber, wie hätte ich es nicht sein müssen. Eines Tages vernahm ich, wie gesagt wurde, sie verdiene einen besseren Topf. Man zerbrach mich in Stücke. Oh, das tat schrecklich weh, aber die Blume kam in einen besseren Topf. Und ich? Ich wurde hinausgeworfen in den Hof. Ich liege nun als alter Scherben da. Aber in mir lebt die Erinnerung fort, und die kann mir niemand rauben. Ende von Die Teekanne. Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad? Von Georg Christoph Lichtenberg, 1793. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad? Von Georg Christoph Lichtenberg, 1793. Diese Frage ist, dünkt mich, vor mehreren Jahren schon einmal im Hannöverischen Magazin aufgeworfen worden. Ob sie jemand beantwortet hat, weiß ich nicht zuverlässig, ich glaube es aber kaum. Noch weniger glaube ich, dass eine öffentliche Wiederholung derselben jetzt nicht mehr stattfindet. Denn wo gibt es in Deutschland ein Seebad? Hier und da vielleicht eine kleine Gelegenheit, sich an einem einsamen Ort ohne Gefahr und mit Bequemlichkeit in der See zu baden, die sich allenfalls jeder, ohne jemanden zu fragen, selbst verschaffen kann, mag wohl alles sein. Allein wo sind die Orte, die, wie etwa Brighthelmstone, Margot und andere in England, in den Sommermonaten an Frequenz selbst unsere berühmtesten inländischen Bäder- und Brunnenplätze übertreffen? Ich weiß von keinem. Ist dieses nicht sonderbar? Fast in jedem Dezennium entsteht ein neuer Bad- und Brunnenort und hebt sich, wenigstens eine Zeit lang. Neue Bäder heilen gut. Warum findet sich bei dieser Bereitwilligkeit unserer Landsleute, sich nicht bloß neue Bäder empfehlen, sondern sich auch wirklich dadurch heilen zu lassen, kein spekulierender Kopf, der auf die Einrichtung eines Seebades denkt? Vielleicht kommt durch diese neue Erinnerung die Sache einmal ernstlich zur Sprache, wo nicht in einem medizinischen Journal, doch in einem des Luxus und der Moden oder, weil die Sache auf beide Bezug hat, in beiden zugleich. Bis dahin mögen einige flüchtige Bemerkungen eines Laien in der Heilkunde, der seinem Aufenthalte zu Margot die gesündesten Tage seines Lebens verdankt, hier stehen. An empfehlenden Zeugnissen einiger der ersten Eingeweihten in der Wissenschaft fehlt es ihm indessen nicht, er hält sie aber bei einer so ausgemachten Sache wenigstens hier für entbehrlich. Denn weder der Médecin Penseur noch der Médecin Seigneur werden jetzt den Nutzen des Seebades leugnen. Von dem Ersteren wenigstens ist nichts zu befürchten, und der andere würde schweigen, sobald man ihm sagte, dass in England nicht allein eine sehr hohe Noblesse, sondern die königliche Familie selbst, vermutlich durch Penseur und den glücklichsten, unverkennbaren Erfolg geleitet, sich dieser Bäder jetzt vorzüglich bedient. Was aber außer der Heilkraft jenen Bädern einen so großen Vorzug vor den inländischen gibt, ist der unbeschreibliche Reiz, den ein Aufenthalt am Gestade des Weltmeers in den Sommermonaten zumal für den Mittelländer hat. Der Anblick der Meereswogen, ihr Leuchten und das Rollen ihres Donners, der sich auch in den Sommermonaten zuweilen hören lässt, gegen welchen der hochgepriesene Rheinfall wohl bloßer Waschbeckentumult ist, die großen Phänomene der Ebbe und Flut, deren Beobachtung immer beschäftigt, ohne zu ermüden, die Betrachtung, dass die Welle, die jetzt hier meinen Fuß benetzt, ununterbrochen mit der zusammenhängt, die Otaheite und China bespült und die große Heerstraße um die Welt ausmachen hilft, und der Gedanke, dieses sind die Gewässer, denen unsere bewohnte Erdkruste ihre Form zu danken hat, nunmehr von der Vorsehung in diese Grenzen zurückgerufen, alles dieses, sage ich, wirkt auf den gefühlvollen Menschen mit einer Macht, mit der sich nichts in der Natur vergleichen lässt, als etwa der Anblick des gestirnten Himmels in einer heiteren Winternacht. Man muß kommen und sehen und hören. Ein Spaziergang am Ufer des Meeres an einem heiteren Sommermorgen, wo die reinste Luft, die uns selbst das Eudiometer noch auf der Oberfläche unsers Wohnorts kennengelehrt hat, Esslust und Stärkung zuträgt, macht daher einen sehr großen Kontrast mit einem in den dumpfigen Alleen der inländischen Kurplätze. Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Das Übrige wird sich erst alsdann beibringen lassen, wenn wir erst über die Gegend eins geworden sind, wo nun in Deutschland ein solches Bad angelegt werden könnte. Die ganze Küste der Ostsee ist mir unbekannt, und ich für mein Teil würde sie nicht dazu wählen, solange nur noch ein Fleckchen an der Nordsee übrig wäre, das dazu taugte, weil dort das unbeschreiblich große Schauspiel der Ebbe und Flut wo nicht fehlt, doch nicht in der Majestät beobachtet werden kann, in welcher es sich an der Nordsee zeigt. Es gibt da zu tausend Unterhaltungen Anlass, und ich würde kaum glauben, daß ich mich an der See befände, wo der Größe dieser Naturszene etwas abginge. Wenn ich, jedoch ohne das übrige nötige Lokale genau zu kennen, wählen dürfte, so würde ich dazu Ritzebüttel oder eigentlich Cuxhaven oder das neue Werk oder sonst einen Fleck in jener Gegend vorschlagen. Freilich nicht jeder Seeort taugt zu einem öffentlichen Seebad, das auf große Aufnahme hoffen kann. Es kommt sehr viel auf die Beschaffenheit des Bodens der See an. Zu Marget ist es der feinste und dabei festeste Sand, der auch den zartesten Fuß nicht verletzt, ihm vielmehr bei der Berührung behaglich ist. Und gerade einen solchen Boden habe ich bei dem neuen Werk gefunden. Der Beschaffenheit des Bodens in Cuxhaven erinnere ich mich nicht mehr genau. Allein, wo auch der Boden nicht günstig ist, lässt sich leicht eine Einrichtung treffen, die alle Unbequemlichkeiten hebt und die ich zu Deal gesehen habe. Dieses zu verstehen, muß ich unsere Leser vor allen Dingen mit der Art bekannt machen, wie man sich an diesen Orten in der See badet. Man besteigt ein zweirädriges Fuhrwerk, einen Karren, der ein von Brettern zusammengeschlagenes Häuschen trägt, das zu beiden Seiten mit Bänken versehen ist. Dieses Inneres eben, das einem sehr geräumigen Schäferkarren nicht unähnlich sieht, hat zwei Türen, eine gegen das Pferd und den davor sitzenden Fuhrmann zu, die andere nach hinten. Ein solches Häuschen fasst 4 bis 6 Personen, die sich kennen, recht bequem und selbst mit Spielraum, wo er nötig ist. An die hintere Seite ist eine Art von Zelt befestigt, das wie ein Reifrock aufgezogen und herabgelassen werden kann. Wenn dieses Fuhrwerk, das an den Badeorten eine Maschine, a machine heißt, auf dem Trockenen in Ruhe steht, so ist der Reifrock etwas aufgezogen, vermittelst eines Seils, das unter dem Dach des Kastens weg nach dem Fuhrmanne hingeht. An der hintern Tür findet sich eine schwebende, aber sehr feste Treppe, die den Boden nicht ganz berührt. Über dieser Treppe ist ein freihängendes Seil befestigt, das bis an die Erde reicht und den Personen zur Unterstützung dient, die, ohne schwimmen zu können, untertauchen wollen oder sich sonst fürchten. In dieses Häuschen steigt man nun, und während der Fuhrmann nach der See fährt, kleidet man sich aus. An Ort und Stelle, die der Fuhrmann sehr richtig zu treffen weiß, indem er das Maß für die gehörige Tiefe am Pferde nimmt und es bei Ebbe und Flut, wenn man lange verweilt, durch Fortfahren oder Hufen immer hält, lässt er das Zelt nieder. Wenn also der ausgekleidete Badegast alsdann die hintere Tür öffnet, so findet er ein sehr schönes, dichtes, leinenes Zelt, dessen Boden die See ist, in welche die Treppe führt. Man fasst mit beiden Händen das Seil und steigt hinab. Wer untertauchen will, hält den Strick fest und fällt auf ein Knie, wie die Soldaten beim Feuern im ersten Gliede, steigt alsdann wieder herauf, kleidet sich bei der Rückreise wieder an und so weiter. Es gehört für den Arzt zu bestimmen, wie lange man diesem Vergnügen, denn dieses ist es in sehr hohem Grade, nachhängen darf. Nach meinem Gefühl war es vollkommen hinreichend, 3 bis 4 Mal kurz hintereinander im ersten Gliede zu feuern und dann auf die Rückreise zu denken. Beim ersten Male wollte ich, um seinen eigenen Körper erst kennenzulernen, raten, nur einmal unterzutauchen und dann sich anzukleiden und nie die Zeit zu überschreiten, da die angenehme Glut, die man beim Aussteigen empfinden muß, in Schauder übergeht. Da das schöne Geschlecht von Anfang, wie ich gehört habe, auch hier gegen das Unversuchte einige Schüchternheit äußern soll, so finden sich an diesen Orten vortreffliche Kupplerinnen zwischen der Thetis und ihnen, die sie sehr bald dahin bringen, selbst wieder Kupplerinnen zu werden. Dieses sind in Marget junge Bürgerweiber, die sich damit abgeben, die Damen aus- und ankleiden zu helfen. Auch eine Art von losem Anzug zu vermieten, der, ob er gleich schwimmt, doch beim Baden das Sicherheitsgefühl der Bekleidung unterhält, das der Unschuld selbst im Weltmeere, so wie in der dicksten Finsternis, immer heilig ist. Unter diesen Weibern gibt es natürlich, so wie bei den fernverwandten Hebammen, immer einige, die durch Sittsamkeit, Reinlichkeit, Anstand und Gefälligkeit vor den übrigen Eindruck machen und Beifall erhalten. Ich habe eine darunter gekannt, die damals Mode war. Diese besorgte öfters 2 bis 3 Fahrzeuge zugleich, und da war es lustig, vom Fenster anzusehen, wie diese Sirene, wenn sie mit einer Gesellschaft fertig war, von einem Karren nach dem andern oft 20 bis 30 Schritte weit wanderte. Es war bloß der mit Kopfzeug und Bändern gezierte Kopf, was man sah, der wie ein Karussellkopf aus Pappdeckel auf der Oberfläche des Meeres zu schwimmen schien. Ist nun der Boden der See wie der zu Diel, der aus Geschieben von Feuersteinen und so weiter besteht, nicht günstig, so endigt sich die Freitreppe in einem geräumigen, viereckigen Korb, in dem man also steht, ohne je den Boden zu berühren. Doch ich glaube nicht, dass diese Einrichtung, die mir im Ganzen nicht recht gefällt, in Cuxhaven nötig sein wird. Geschiebe von Feuersteinen sind da gewiß nicht. Ob nicht Schlamm oder glitschiges Seekraut so etwas nötig machen könnte, getraue ich mir nicht schlechtweg zu entscheiden, glaube es aber kaum. Überdies aber kommt noch in jenen Gegenden der sehr wenig inklinierte Boden in Betracht. Das Meer tritt da auf den sogenannten Watten bei der Ebbe sehr weit zurück, ein zwar großes und herrliches Schauspiel, das aber für die Hauptabsicht Unbequemlichkeiten haben könnte, denn die eigentliche Badezeit ist von Sonnenaufgang an bis etwa um 9 Uhr, da es anfängt heiß zu werden. Die größte Frequenz war zu Marget immer zwischen 6 Uhr und 8:30 Uhr im Juli und August. Nun könnte es kommen, oder muß vielmehr kommen, daß zuweilen gerade um diese Zeit zu Cuxhaven das Meer sehr weit von dem Wohnorte zurückgetreten wäre. Dieses würde oft eine kleine Reise im Schäferkarren nach dem Wasser und selbst bei der Ankunft bei dem Wasser noch eine kleine Seereise auf der Achse nötig machen, um die gehörige Tiefe zu gewinnen. So etwas ist zwar, wie ich aus Erfahrung weiß, den gesunden Patienten nichts weniger als unangenehm, zumal wenn ihre mehrere, die mit derselben Krankheit behaftet sind, zugleich fahren. Allein den Patienten im eigentlichen Verstande könnte doch so etwas lästig sein. Aber auch hier ließe sich vielleicht Rat schaffen. Wie, das gehört nicht hierher. Ich hoffe, mein Freund Herr Woltmann zu Cuxhaven, der bekanntlich mit sehr tiefen Kenntnissen die größte Tätigkeit verbindet, soll nun hier den Faden anfassen, wo ich ihn fahren lasse, wenn er es der Mühe wert hält. Sein Gutachten wird hier in einer wichtigen Angelegenheit entscheidend sein. Nun aber vorausgesetzt, dass dort alle Bequemlichkeit zum Baden erhalten werden könnte, woran ich nicht zweifle, so hat jene Gegend Vorzüge, deren sich vielleicht wenige Seeplätze in Europa rühmen können. Die glückliche Lage zwischen zwei großen Strömen, der Elbe und der Weser, auf denen alle nur ersinnlichen Bedürfnisse für Gesunde und Kranke, auch mineralische Wasser, leicht zugeführt werden können. Die Phänomene der Ebbe und Flut, die dort auffallender erscheinen als an wenigen Orten, vielleicht keinem in Europa. Zwischen Ritzebüttel und dem neuen Werk könnte noch heute einem verfolgenden Heere begegnen, was Pharao mit dem seinigen begegnete. Da macht man die Hinreise auf der Achse und einige Stunden darauf über demselben Gleise die Rückreise in einem bemasteten Schiff. Mit Entzücken erinnere ich mich der Spaziergänge auf dem soeben von dem Meere verlassenen Boden, ja, ich möchte sagen, selbst auf dem noch nicht ganz verlassenen, wo noch der Schuh, ohne Gefahr von Erkältung, überströmt ward. Der Tausende von Seegeschöpfen, die in den kleinen Vertiefungen zurückbleiben, deren einige man selbst für die Tafel sammeln kann und die den Gleichgültigsten zum Naturaliensammler machen können, wenn er es nicht schon ist. Des Heeres von See und andern Vögeln, auch darunter Naturalien für die Tafel, die sich dann einfinden und die angenehmste Jagd zu Fuß an der Stelle gewähren, über die man noch vor einigen Stunden wegsegelte und nach wenigen wieder wegsegeln kann. Hierzu kommt nun das ununterbrochene Aus- und Einsegeln oft majestätischer Schiffe mehrerer Nationen, die Cuxhaven gegenüber vor Anker gehen und die man besteigen oder wenigstens in kleinen Fahrzeugen besuchen und umfahren kann, immer unter dem Anwehen der reinsten Luft und der Esslust. Freilich werden diese kleinen, gar nicht gefährlichen Reisen öfters kleine Vomitivreisen und dafür nur desto gesünder. Ich habe von einem der römischen Kaiser gelesen, wo ich nicht irre, war es August selbst, der in der reinen Seeluft jährlich solche Vomitivreisen unternahm. Der gesunden Patienten wegen merke ich noch an, dass man hier alle Arten von Seefischen und Schaltieren immer aus der ersten Hand hat und gerade um diese Zeit den Hering, noch ehe er das Mittelland erreicht. Die wohlschmeckendste Auster, frisch riechend bei der heißen Sonne, und den königlichen Steinbutt. Eine mächtige Unterstützung für das Geschäft im Schäferkarren. Und nun Helgoland. Kleine geschlossene Gesellschaften unternehmen, statt Ball und Pharao, eine Reise nach dieser außerordentlichen Insel. Die Vomitivchen unterwegs verschwinden in dem Genuss dieses großen Anblicks. Wer so etwas noch nicht gesehen hat, datiert ein neues Leben von einem solchen Anblick und liest alle Beschreibungen von Seereisen mit einem neuen Sinn. Ich glaube, jeder Mann von Gefühl, der das Vermögen hat, sich diesen großen Genuss zu verschaffen und es nicht tut, ist sich Verantwortung schuldig. Nie habe ich mit so vieler, fast schmerzhafter Teilnehmung an meine hinterlassenen Freunde in den dumpfigen Städten zurückgedacht als auf Helgoland. ich weiß nichts hinzuzusetzen als man komme und sehe und höre. Sollte eine solche Anstalt in jenem glücklichen Winkel nicht möglich sein? Ich glaube es. Von Hamburg lässt sich alles erwarten. Diese vortreffliche Stadt mit ihren Gesellschaften könnte, verbunden mit Bremen, Stade, Glückstadt und so weiter, schon allein einem solchen Bade Aufnahme verschaffen. Der Fremde bedürfte weiter nichts. Sollte unter den vielen spekulierenden Köpfen dort nicht einer sein, der ein solches Unternehmen beförderte, auf dessen Ausführung keine geringe Anzahl von Teilnehmern wartet, wenn ich aus meiner Bekanntschaft auf die übrigen schließen darf. Große Anstalten wären zum ersten Versuch nicht nötig, nur Bequemlichkeit für die Gäste. Fürs Erste keine Komödienhäuser, keine Tanzsäle, das würde sich am Ende alles von selbst finden, und keine Pharao-Bänke. Pharao mit seinem Heer gehört zwischen Ritzebüttel und das neue Werk zur Zeit der Flut. Nun noch eine kurze Antwort zur Hebung von ein paar Bedenklichkeiten, die ich habe äußern hören. Erstens, der Ort sei zu weit abgelegen, und zweitens, verdiene bei einem Seebad das Schicksal des Propheten Jonas immer eine kleine Beherzigung, und der hässliche Rachen eines Haifisches sei im Grunde am Ende nicht viel besser als eine Pharaobank. Was die erste Bedenklichkeit betrifft, so ist sie freilich so ganz unbegründet nicht. Allein nicht zu gedenken, dass alle Seebäder den natürlichen Fehler haben, dass sie an der Grenze der Länder liegen, wo sie sich befinden, so könnte man fragen, was ist ein abgelegener Ort im allgemeinen Verstand, so wie das Wort hier genommen wird, ohne etwa Wien oder Prag oder sonst einen Ort zu nennen, der weit von Ritzebüttel abliegt? Mit ein wenig Überlegung wird sich bald finden, dass Ritzebüttel diese Benennung nicht verdient, weil nicht allein ein reiches, sondern auch ein bevölkertes Land in der Nachbarschaft liegt. Hat es freilich auf der einen Seite, wie alle Seebäder, kein festes Land, so hat es dafür eine Fläche, die einem großen Teil des festen Landes die Passage dahin sehr erleichtert, zumal hier vermittelst der Elbe und der Weser. Dies ist so wahr, dass ich hiervon einen Beweis nicht zurückhalten will, ob ich gleich merke, dass er für eine Empfehlung fast etwas zu viel beweist. Das schön gelegene Marget wird von Vornehmen nicht so häufig besucht als andere Seebäder, die die schöne Nachbarschaft nicht haben. Eben weil die Themse die Passage dahin, zumal von London aus, zu sehr erleichtert. Daher geschieht es denn, dass sich eine Menge von allerlei Gesindel einfindet, das sich seiner oft guten Kleider wegen nicht ganz von den Gesellschaften zurückhalten lässt und welches dennoch unerträglich zu finden ein gesitteter Mann eben keine Ahnen nötig hat. Zum Glück sind Hamburg und Bremen, ihres übrigen Reichtums ungeachtet, noch immer arm an dieser Menschenklasse. Vor dem Schicksal des Jonas wird nicht leicht jemandem im Ernste bange sein, der das Lokale dieser Orte kennt. Die Fische, die einen Propheten fressen könnten, sind da so selten als die Propheten. Eher könnte man die dortigen Fische vor den Badegästen warnen. Seit jeher sind zwar die Fische dort, zumal von Fremden, mit großer Prädilektion gespeist worden. Es ist mir aber nicht bekannt, dass je einer von ihnen das Kompliment erwidert hätte. Ende von »Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?« Der Kampf ums Dasein aus Über die Entstehung der Arten von Charles Darwin, Deutsch von Victor Carus, 1884. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Der Kampf ums Dasein von Charles Darwin. Ehe wir auf den Gegenstand dieses Kapitels eingehen, muss ich einige Bemerkungen voraussenden, um zu zeigen, in welcher Beziehung der Kampf ums Dasein zur natürlichen Zuchtwahl steht. Es ist im letzten Kapitel gezeigt worden, dass die Organismen im Naturzustande eine gewisse individuelle Variabilität besitzen, und ich wüsste in der Tat nicht, dass dies je bestritten worden wäre. Es ist für uns unwesentlich, ob eine Menge von zweifelhaften Formen Art, Unterart oder Varietät genannt werde, welchen Rang zum Beispiel die 200 bis 300 zweifelhaften Formen britischer Pflanzen einzunehmen berechtigt sind, wenn die Existenz ausgeprägter Varietäten zulässig ist. Aber das bloße Vorhandensein individueller Variabilität und einiger weniger wohl ausgeprägter Varietäten, wenn auch notwendig als Grundlage für den Hergang, hilft uns nicht viel, um zu begreifen, wie Arten in der Natur entstehen. Wie sind alle jene vortrefflichen Anpassungen von einem Teile der Organisation an den andern und an die äußeren Lebensbedingungen und von einem organischen Wesen an ein anderes bewirkt worden? Wir sehen diese schöne Anpassung außerordentlich deutlich bei dem Specht und der Mistelpflanze und nur wenig minder deutlich am niedersten Parasiten, welcher sich an das Haar eines Säugetieres oder die Federn eines Vogels anklammert, am Bau des Käfers, welcher ins Wasser untertaucht, am befiederten Samen, der vom leichtesten Lüftchen getragen wird. Kurz, wir sehen schöne Anpassungen überall und in jedem Teile der organischen Welt. Ferner kann man fragen, wie kommt es, dass die Varietäten, welche ich beginnende Arten genannt habe, zuletzt in gute und distinkte Spezies umgewandelt werden, welche in den meisten Fällen offenbar unter sich viel mehr als die Varietäten der nämlichen Art verschieden sind. Wie entstehen jene Gruppen von Arten, welche das bilden, was man verschiedene Genera nennt und welche mehr als die Arten dieser Genera voneinander abweichen? Alle diese Resultate folgen, wie wir im nächsten Abschnitte ausführlicher sehen werden, aus dem Kampfe ums Dasein. In diesem Wettkampfe werden Abänderungen, wie gering und auf welche Weise immer sie entstanden sein mögen, wenn sie nur für die Individuen einer Spezies in deren unendlich verwickelten Beziehungen zu anderen organischen Wesen und zu den physikalischen Lebensbedingungen einigermaßen vorteilhaft sind, die Erhaltung solcher Individuen zu unterstützen neigen und sich, meistens durch Vererbung, auf deren Nachkommen übertragen. Ebenso wird der Nachkömmling mehr Aussicht haben, leben zu bleiben, denn von den vielen Individuen dieser Art, welche von Zeit zu Zeit geboren werden, kann nur eine kleine Zahl am Leben bleiben. Ich habe dieses Prinzip, wodurch jede solche geringe, wenn nur nützliche Abänderung erhalten wird, mit dem Namen natürliche Zuchtwahl belegt um seine Beziehung zum Wahlvermögen des Menschen zu bezeichnen. Doch ist der von Herbert Spencer oft gebrauchte Ausdruck »Überleben des Passendsten« zutreffender und zuweilen gleich bequem. Wir haben gesehen, dass der Mensch durch Auswahl zum Zwecke der Nachzucht große Erfolge sicher zu erzielen und durch die Häufung kleiner, aber nützlicher Abweichungen, die ihm durch die Hand der Natur dargeboten werden, organische Wesen seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen, imstande ist. Aber die natürliche Zuchtwahl ist, wie wir nachher sehen werden, eine unaufhörlich zur Tätigkeit bereite Kraft und des Menschen schwachen Bemühungen so unermeßlich überlegen, wie es die Werke der Natur überhaupt denen der Kunst sind. Wir wollen nun den Kampf ums Dasein etwas mehr im Einzelnen erörtern. In meinem späteren Werk über diesen Gegenstand soll er, wie er es verdient, in größerer Ausführlichkeit besprochen werden. Der ältere de Candolle und Lyell haben des Weitern und in philosophischer Weise nachgewiesen, dass alle organischen Wesen im Verhältnisse einer harten Konkurrenz zueinander stehen. In Bezug auf die Pflanzen hat niemand diesen Gegenstand mit mehr Geist und Geschick behandelt als William Herbert, der Dechant von Manchester, offenbar infolge seiner ausgezeichneten Gartenbaukenntnisse. Nichts ist leichter, als in Worten die Wahrheit des allgemeinen Wettkampfes ums Dasein zuzugestehen, aber auch nichts schwerer, wie ich wenigstens gefunden habe, als sie beständig im Sinne zu behalten. Wenn wir aber dieselbe dem Geiste nicht ganz fest eingeprägt haben, wird der ganze Haushalt der Natur mit allen den Tatsachen der Verbreitungsweise, der Seltenheit und des Häufigseins, des Erlöschens und Abänderns nur dunkel begriffen oder ganz missverstanden werden. Wir sehen das Antlitz der Natur in Heiterkeit strahlen, wir sehen oft Überfluss an Nahrung, aber wir sehen nicht oder vergessen, dass die Vögel, welche um uns her müßig und sorglos ihren Gesang erschallen lassen, meistens von Insekten oder Samen leben und mithin beständig Leben zerstören. Oder wir vergessen, wie viele dieser Sänger oder ihrer Eier und ihrer Nestlinge unaufhörlich von Raubvögeln und Raubtieren zerstört werden. Wir behalten nicht immer im Sinne, dass, wenn auch das Futter jetzt im Überfluss vorhanden sein mag, dies doch nicht zu allen Zeiten jedes umlaufenden Jahres der Fall ist. Der Ausdruck »Kampf ums Dasein« im weiten Sinne gebraucht. Ich will vorausschicken, dass ich diesen Ausdruck in einem weiten und metaphorischen Sinne gebrauche, unter dem sowohl die Abhängigkeit der Wesen voneinander als auch, was wichtiger ist, nicht allein das Leben des Individuums, sondern auch Erfolg in Bezug auf das Hinterlassen von Nachkommenschaft einbegriffen wird. Man kann mit Recht sagen, dass zwei hundeartige Raubtiere in Zeiten des Mangels um Nahrung und Leben miteinander kämpfen. Aber man kann auch sagen, eine Pflanze kämpfe am Rande der Wüste um ihr Dasein gegen die Trocknis, obwohl es angemessener wäre zu sagen, sie hänge von der Feuchtigkeit ab. Von einer Pflanze, welche alljährlich 1000 Samen erzeugt, unter welchen im Durchschnitt nur einer zur Entwicklung kommt, kann man noch richtiger sagen, sie kämpfe ums Dasein mit anderen Pflanzen derselben oder anderer Arten, welche bereits den Boden bekleiden. Die Mistel ist vom Apfelbaum und einigen wenigen anderen Baumarten abhängig. Doch kann man nur in einem weit hergeholten Sinne sagen, sie kämpfe mit diesen Bäumen. Denn wenn zu viele dieser Schmarotzer auf demselben Baume wachsen, so wird er verkümmern und sterben. Wachsen aber mehrere Sämlinge derselben dicht auf einem Aste beisammen, so kann man in zutreffenderer Weise sagen, sie kämpfen miteinander. Da die Samen der Mistel von Vögeln ausgestreut werden, so hängt ihr Dasein mit von dem der Vögel ab, und man kann metaphorisch sagen, sie kämpfe mit anderen beerentragenden Pflanzen, damit sie die Vögel veranlasse, eher ihre Früchte zu verzehren und ihre Samen auszustreuen als die der anderen. In diesen mancherlei Bedeutungen, welche ineinander übergehen, gebrauche ich der Bequemlichkeit halber den allgemeinen Ausdruck Kampf ums Dasein. Kampf ums Dasein am heftigsten zwischen Individuen und Varietäten derselben Art. Da die Arten einer Gattung gewöhnlich, doch keineswegs immer, viel Ähnlichkeit miteinander in Lebensweise und Konstitution und immer in der Struktur besitzen, so wird der Kampf zwischen Arten einer Gattung, wenn sie in Konkurrenz miteinander geraten, gewöhnlich ein heftigerer sein als zwischen Arten verschiedener Genera. Wir sehen dies an der neuerlichen Ausbreitung einer Schwalbenart über einen Teil der Vereinigten Staaten, welche die Abnahme einer anderen Art veranlasst hat. Die neuerliche Vermehrung der Misteldrossel in einigen Teilen von Schottland hat daselbst die Abnahme der Singdrossel zur Folge gehabt. Wie oft hören wir, dass eine Rattenart in den verschiedensten Klimaten den Platz einer andern eingenommen hat. In Russland hat die kleine asiatische Schabe, Blatta, ihren größern Verwandten überall vor sich hergetrieben. In Australien ist die eingeführte Stockbiene im Begriff, die kleine einheimische Biene ohne Stachel rasch zu vertilgen. Man weiß, dass eine Art Feldsenf eine andere verdrängt hat, und so noch in anderen Fällen. Wir können dunkel erkennen, warum die Konkurrenz zwischen den verwandtesten Formen, welche nahezu denselben Platz im Haushalte der Natur ausfüllen, am heftigsten ist. Aber wahrscheinlich werden wir in keinem einzigen Falle genauer anzugeben imstande sein, wie es zugegangen ist, dass in dem großen Wettringen um das Dasein die eine den Sieg über die andere davongetragen hat. Aus den vorangehenden Bemerkungen lässt sich ein Folgesatz von größter Wichtigkeit ableiten, nämlich dass die Struktur eines jeden organischen Gebildes auf die wesentlichste, aber oft verborgene Weise, zu der aller anderen organischen Wesen in Beziehung steht, mit welchen es in Konkurrenz um Nahrung oder Wohnung kommt, oder vor welchen es zu fliehen hat, oder von welchen es lebt. Dies erhält ebenso deutlich aus dem Baue der Zähne und der Klauen des Tigers, wie aus der Bildung der Beine und Krallen des Parasiten, welcher an des Tigers Haaren hängt. Zwar an dem zierlich gefiederten Samen des Löwenzahns, wie an den abgeplatterten und gewimperten Beinen des Wasserkäfers scheint anfänglich die Beziehung nur auf das Luft- und Wasserelement beschränkt zu sein. aber der Vorteil gefiederter Samen steht ohne Zweifel in der engsten Beziehung zu dem Umstande, daß das Land von anderen Pflanzen bereits dicht besetzt ist, so daß die Samen in der Luft erst weit umhertreiben und auf einen noch freien Boden fallen können. Den Wasserkäfer dagegen befähigt die Bildung seiner Beine, welche so vortrefflich zum Untertauchen eingerichtet sind, mit anderen Wasserinsekten in Konkurrenz zu treten, nach seiner eigenen Beute zu jagen und anderen Tieren zu entgehen, welche ihn zu ihrer Ernährung verfolgen. Der Vorrat von Nahrungsstoff, welcher in den Samen vieler Pflanzen niedergelegt ist, scheint anfänglich keinerlei Beziehung zu anderen Pflanzen zu haben. Aber nach dem lebhaften Wachstum der jungen Pflanzen, welche aus solchen Samen wie Erbsen, Bohnen usw. hervorgehen, wenn sie mitten in hohes Gras gesät worden sind, darf man vermuten, dass jener Nahrungsvorrat hauptsächlich dazu bestimmt ist, das Wachstum des jungen Sämlings zu begünstigen, während er mit anderen Pflanzen von kräftigem Gedeihen rund um ihn herum zu kämpfen hat. Man betrachte eine Pflanze in der Mitte ihres Verbreitungsbezirkes. Warum verdoppelt oder vervierfacht sie nicht ihre Zahl? Wir wissen, dass sie recht gut etwas mehr oder weniger Hitze oder Kälte, Trocknis oder Feuchtigkeit ertragen kann, denn anderwärts verbreitet sie sich in etwas wärmere oder kältere, feuchtere oder trockenere Bezirke. In diesem Falle sehen wir wohl ein, dass, wenn wir in Gedanken der Pflanze das Vermögen noch weiterer Zunahme zu verleihen wünschten, wir ihr irgendeinen Vorteil über die anderen mit ihr konkurrierenden Pflanzen oder über die sich von ihr nährenden Tiere gewähren müssten. An den Grenzen ihrer geografischen Verbreitung würde eine Veränderung ihrer Konstitution in Bezug auf das Klima offenbar von wesentlichem Vorteil für unsere Pflanze sein. Wir haben jedoch Grund zu glauben, dass nur wenige Pflanzen oder Tierarten sich so weit verbreiten, dass sie durch die Strenge des Klimas allein zerstört werden. Erst wenn wir die äußersten Grenzen des Lebens überhaupt erreichen, in den arktischen Regionen oder am Rande der dürresten Wüste, hört auch die Konkurrenz auf. Mag das Land noch so kalt oder trocken sein, immer werden noch einige wenige Arten oder die Individuen derselben Art um das wärmste oder feuchteste Fleckchen konkurrieren. Daher können wir auch einsehen, dass, wenn eine Pflanzen- oder eine Tierart in eine neue Gegend zwischen neue Konkurrenten versetzt wird, die äußeren Lebensbedingungen derselben meistens wesentlich andere werden, wenn auch das Klima genau dasselbe wie in der alten Heimat bleibt. Wünschten wir, das durchschnittliche Zahlenverhältnis dieser Art in ihrer neuen Heimat zu steigern, so müssten wir ihre Natur in einer andern Weise modifizieren, als es in ihrer alten Heimat hätte geschehen müssen, denn wir würden ihr einen Vorteil über eine andere Reihe von Konkurrenten oder Feinden, als sie dort gehabt hat, zu verschaffen haben. Es ist ganz gut, in dieser Weise einmal in Gedanken zu versuchen, irgendeiner Form einen Vorteil über eine andere zu verschaffen. Wahrscheinlich wüssten wir nicht in einem einzigen Falle, was wir zu tun hätten, um Erfolg zu haben. Dies sollte uns die Überzeugung von unserer Unwissenheit über die Wechselbeziehungen zwischen allen organischen Wesen aufdrängen. Eine Überzeugung, welche ebenso notwendig als schwer zu erlangen ist. Alles, was wir tun können, ist, stets im Sinne zu behalten, dass jedes organische Wesen nach Zunahme in einem geometrischen Verhältnisse strebt, daß jedes zu irgendeiner Zeit seines Lebens oder zu einer gewissen Jahreszeit in jeder Generation oder nach Zwischenräumen ums Dasein kämpfen muß und großer Vernichtung ausgesetzt ist. Wenn wir über diesen Kampf ums Dasein nachdenken, so mögen wir uns mit dem festen Glauben trösten, daß der Krieg der Natur nicht ununterbrochen ist, daß keine Furcht gefühlt wird, daß der Tod im Allgemeinen schnell ist und daß der Kräftige, der Gesunde und Glückliche überlebt und sich vermehrt. Ende von Der Kampf ums Dasein von Charles Darwin. Der Musiktelegraph. Unsignierter Beitrag aus der Zeitschrift Die Gartenlaube, 1863. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Der Musiktelegraph. Die überraschenden Ergebnisse im Gebiete der Telegraphie haben sicherlich schon oft die Frage angeregt, ob es nicht auch möglich sei, die Tonsprache selbst in die Ferne mitzuteilen. Die dahin zielenden Versuche konnten jedoch insofern bis jetzt kein einigermaßen befriedigendes Resultat liefern, als die Schwingungen der schallleitenden Körper bald so sehr an Kraft abnehmen, dass sie für unsere Sinne nicht mehr wahrnehmbar sind. An eine Wiedergabe der Töne in gewissen Entfernungen, und zwar unter Mithülfe eines galvanischen Stromes, hat man vielleicht gedacht, aber an der praktischen Lösung dieser Aufgabe haben jedenfalls gerade diejenigen am meisten gezweifelt, welche durch ihre Kenntnisse und Hilfsmittel befähigt gewesen wären, die Sache in Angriff zu nehmen. Dem mit den Lehren der Physik nur oberflächlich Bekannten scheint diese Aufgabe, wenn er dieselbe überhaupt kennt, weit weniger Schwierigkeiten zu bieten, weil er eben die meisten nicht voraussieht. So hatte auch vor etwa 11 Jahren schon ein junger Mann, Herr Philipp Reis, gegenwärtig Lehrer der Naturwissenschaften am Garnierschen Knabeninstitute in Friedrichsdorf bei Homburg vor der Höhe, die Kühnheit, die erwähnte Aufgabe lösen zu wollen. Er fand sich aber sehr bald genötigt, davon abzustehen, weil gleich der erste Versuch ihn von der Unausführbarkeit der Lösung zu überzeugen schien. Später jedoch, nach weiteren Studien und manchen Erfahrungen sah er ein, dass sein erster Versuch ein sehr roher, keineswegs überzeugender gewesen. Indes griff er die Frage nicht so bald wieder ernstlich auf. Wahrscheinlich, weil er sich den Hindernissen des zu betretenden Weges nicht gewachsen fühlte, obschon er das Jugendprojekt nie wieder ganz aus seinen Gedanken verbannte. Wie sollte ein einziges Instrument die Gesamtwirkungen aller bei der menschlichen Sprache betätigten Organe zugleich reproduzieren? Dies erschien ihm als Hauptfrage, die er nachmals strenger dahin formulierte: Wie nimmt unser Ohr die Gesamtschwingungen aller zugleich tätigen Sprachorgane wahr? Oder allgemeiner ausgedrückt: Wie nehmen wir die Schwingungen mehrerer zugleich tönender Körper wahr? Wenn wir einen Stein in ruhiges Wasser werfen, so erzeugen sich auf dem Spiegel einförmige Wellen, die nach außen zu gleichmäßig fortschreiten. Je weiter sie gehen, umso schwächer werden sie, bis sie endlich verschwinden. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem, was wir Schall und Ton nennen. Ein durch irgendeinen Anstoß in Schwingungen versetzter, vibrierender Körper erschüttert die um ihn befindliche Luft und erregt in ihr Wellen, die in derselben Geschwindigkeit einander folgen wie die Erschütterungen des Körpers. Ebenso wie jene Ringe auf dem Wasser aus Anschwellungen und Vertiefungen bestanden, so bestehen diese Luftschwingungen aus abwechselnden Verdichtungen und Verdünnungen. Treffen sie unser Ohr, so drängt jede Verdichtung das Trommelfell nach dem Innern der Paukenhöhle, der Apparat der daran liegenden Gehörknöchelchen wird in Bewegung gesetzt und durch diesen teilt sich die Erschütterung der Schneckenflüssigkeit mit, in welcher die Gehörnerven endigen. Die letzteren werden erregt und rufen die Schallempfindung hervor. Folgen sich nun die Erschütterungswellen regelmäßig und mit einer gewissen Geschwindigkeit, mindestens 16 in der Sekunde, so haben wir die Empfindung eines musikalischen Tones. Derselbe wird umso höher, je rascher die Verdichtungen sich folgen, und so lauter, je stärker sie werden, je höher gewissermaßen die Wellen ansteigen. Etwas anderes als Verdichtungen und Verdünnungen, Wellenberge und Wellentäler kann auf unser Ohr nicht wirken. Und trotzdem empfangen wir die mannigfachsten Gehöreindrücke. Wir unterscheiden den Klang der Stimmen, wir hören zu gleicher Zeit nach ganz verschiedenen Richtungen und sondern das Gehörte doch nach den einzelnen Quellen. Ja, in einem vollständigen großen Orchester tritt uns jedes der zahlreichen Instrumente durch seinen eigentümlichen Klang besonders hervor, so daß wir in jedem Momente den Totaleindruck in seine vielen, nach Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche oder nach der Klangfarbe verschiedenen Bestandteile zerlegen. Bleiben wir bei unserem Bilde, so ist dies ungefähr dasselbe, als wenn wir zwei oder mehrere Steine an verschiedenen Stellen eines ruhigen Teiches in das Wasser werfen. Die Wellenzüge durchkreuzen sich, sie verstärken sich an einzelnen Punkten, an anderen schwächen sie sich, und die Oberfläche erhält ein krauses, guilloschiertes Aussehen. Trotzdem aber findet unser Auge leicht die einzelnen Ringsysteme heraus und bezieht sie zurück auf ihre verschiedenen Ursachen. Gelingt es nun also, die Schwingungen eines tönenden Körpers durch den galvanischen Strom so in die Ferne zu übertragen, dass dort ein anderer Körper in gleich rasche und unter sich verhältnismäßig gleich starke Schwingungen versetzt wird, so ist das Problem des Telefonierens gelöst. Fußnote: Telefonieren. Ein nach dem Griechischen gebildetes Wort, was »in die Ferne tönen« bedeutet, wie »teleskopieren«, »in die Ferne sehen«. Ende Fußnote. Denn es werden dann genau dieselben Wellenerscheinungen an dem entfernten Punkte hervorgerufen, wie sie an dem Ursprungsorte das Ohr empfängt. Sie müssen also auch denselben Eindruck machen. Das Ohr wird an dem entfernten Punkte nicht nur die einzelnen Töne nach ihrer wechselnden Höhe und Tiefe, sondern auch nach der verhältnismäßigen Stärke der Schwingungen unterscheiden, und nicht nur einzelne Melodien, sondern ganze Orchesteraufführungen, ja auch Reden müssen zu gleicher Zeit an den voneinander entlegensten Orten gehört werden können. Die Möglichkeit der Lösung dieser Aufgabe hat nun Herr Reis zuerst durch Experimente nachgewiesen. Es ist ihm gelungen, einen Apparat zu konstruieren, welchem er den Namen Telephon gibt und mittels dessen man imstande ist, Töne mit Hilfe der Elektrizität in jeder beliebigen Entfernung zu reproduzieren. Nachdem er schon im Oktober 1861 mit einem ganz einfachen kunstlosen Apparate in Frankfurt am Main vor einer zahlreichen Zuhörerschaft einen mit ziemlichem Erfolg gekrönten Versuch angestellt, legte er am 4. Juli des Jahres eben daselbst in der Sitzung des Physikalischen Vereins seinen seitdem wesentlich verbesserten Apparat vor, der bei verschlossenen Fenstern und Türen mäßig laut gesungene Melodien in einer Entfernung von circa 200 Fuß deutlich hörbar übertrug. Um nun auch einem noch größeren Kreise, besonders Fachmännern, Gelegenheit zu geben, sich von der Wirksamkeit dieses in der Tat gegenwärtig wesentlich verbesserten Apparates durch den Augenschein zu überzeugen, stellte Professor Böttger in Frankfurt am Main auf der vor kurzem in Stettin abgehaltenen Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in einer der Sektionssitzungen für Physik gleichfalls mehrere Versuche damit an, die sicherlich von einem noch weit größeren Erfolge gekrönt worden wären, wenn das Sitzungslokal in einer geräuschloseren Gegend und von einer etwas weniger zahlreichen Zuhörerschaft erfüllt gewesen wäre. Mag man nun auch zur Zeit noch weit davon entfernt sein, dass man mit einem mehrere Meilen entfernt wohnenden Freunde werde eine Konversation führen können, so steht doch jetzt schon so viel fest, dass man mittels des Telephons Gesangsstücke aller Art, Melodien, die sich besonders in den mittleren Tonhöhen bewegen, auf das Deutlichste in unbegrenzt weiter Ferne zu reproduzieren imstande ist. Diese wunderbaren Resultate werden mit folgendem einfachen Apparate erreicht, den wir hier in seiner viertelnatürlichen Größe bildlich folgen lassen. Ein kleines Kästchen A, das eigentliche Telephon, eine Art hohler Würfel, hat eine Schallöffnung S an der Vorderseite und eine etwas kleinere Öffnung an der oberen Seite des Kästchens. Letztere ist mit einer feinen Membran, Haut aus Schweinsdünndarm, geschlossen und dieselbe straff gespannt. Ein schmaler Streifen von Platinblech M, der mit der Klemmschraube D in Verbindung steht, berührt die Membran unmittelbar in ihrer Mitte. Ein federnder Platinstift K, der an dem Winkel AB befestigt, berührt jenes auf der Membran ruhende Platinblechstreifchen. Singt man nun in die Schallöffnung S, indem man dieselbe mit dem Munde ganz ausfüllt, so gerät die dünne Membran in Schwingung. Der sie unmittelbar berührende Platinblechstreifen erlangt dadurch gleichfalls eine schwingende Bewegung, so daß derselbe bald gegen den federnden Platinstift K angedrückt wird, bald denselben verlässt. Wenn nun von der Klemmschraube D, welche mit dem auf der Membran ruhenden Platinstreifen kommuniziert, ein Leitungsdraht mit dem einen Pol einer galvanischen, aus ca. 3-4 sechszölligen Bunsenschen Elementen bestehenden Batterie B verbunden wird, und dann die Elektrizität durch einen an dem andern Pol der Batterie befestigten Draht auf die entfernte Station C geleitet, dort bei I durch eine aus dünnem, mit Seide umsponnenen Kupferdrahte gebildete Spirale LL geführt, dann wieder zurück nach der Klemmschraube F und von da zum federnden Platinstift K geleitet wird, so entsteht durch jede Schwingung der Membran eine Unterbrechung des elektrischen Stromes, indem die Platinspitze das Platinblechstreifchen verlässt. Innerhalb der Drahtspirale auf der Station C liegt nun ein dünner Eisendraht, eine starke Stecknadel, welcher circa 10 Zoll lang ist und mit seinen beiderseitig aus der Spirale etwa 2 Zoll hervorragenden Enden auf 2 Stegen eines Resonanzbodens ruht. Diese mit dem Eisendraht versehene, auf einem Resonanzboden ruhende Spirale bildet den Reproduktionsapparat. Durch jede Unterbrechung des Stromes in der Spirale wird das Eisenstäbchen in Erschütterung versetzt. Folgen dieselben sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, so erzeugen sie einen Ton, der durch den Resonanzboden hörbar gemacht wird. Da nun die Geschwindigkeit der Unterbrechung von der Höhe und Tiefe des in die Schallöffnung S gesungenen Tones abhängt, so klingt uns von dem Resonanzboden der Ton genauso hoch oder so tief wieder, als er aus der Ausgangsstation in den Apparat gesungen wurde. Hierauf hat die Länge der Leitung keinen Einfluss. Allerdings verliert der elektrische Strom, je weiter er geht, umso mehr von seiner Kraft. Aber was hindert denn, wie beim Telegraphieren, Relaisbatterien unterzulegen und durch dieselben eine beliebig große Anzahl reproduzierender Apparate in demselben Raume in gleichmäßige Bewegung zu setzen? Herr Reis hat sich bemüht, seinen verbesserten Apparaten eine auch dem Auge gefällige Form zu geben, so daß sie in jedem physikalischen Kabinett einen Platz würdig ausfüllen werden. Außerdem hat derselbe an der Seite sowohl des Telefons wie des Reproduktionsapparates eine kleine Telegraphievorrichtung angebracht, die eine recht hübsche Zugabe zum bequemen Experimentieren bildet, in obiger Zeichnung durch die Buchstaben E, F, G, H angedeutet. Durch die abwechselnde Art des Öffnens und Schließens der galvanischen Kette mittels des Schlüssels E oder H lassen sich nach gegenseitiger Übereinkunft die mannigfachsten Zeichen geben, zum Beispiel ob man zum Singen bereit, ob alles gut verstanden, ob man zu singen aufhören oder von neuem wieder anfangen solle und so weiter. Die wichtigsten Teile des Telefons, zu deren Herstellung ein nicht geringer Grad von physikalischen Kenntnissen und Erfahrungen gehört, wird Herr Reis selbst anfertigen. Die Beschaffung der Nebenteile und die äußere Ausstattung aber hat er dem Mechaniker Herrn Wilhelm Albert in Frankfurt am Main übertragen, welcher gleichzeitig in den Stand gesetzt ist, das Instrument zu einem billigen Preise etwaigen Liebhabern zu überlassen. Ende von Der Musiktelegraph 1863. Über Götz von Berlichingen von Jakob Michael Reinhold Lenz, entstanden 1774-75, Erstdruck in Erich Schmidt, Lenziana, Berlin 1901. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Über Götz von Berlichingen von Jakob Michael Reinhold Lenz. Wir werden geboren. Unsere Eltern geben uns Brot und Kleid. Unsere Lehrer drücken in unser Hirn Worte, Sprachen, Wissenschaften. Irgendein artiges Mädchen drückt in unser Herz den Wunsch, es eigen zu besitzen, es in unsere Arme als unser Eigentum zu schließen, wenn sich nicht gar ein tierisch Bedürfnis mit hineinmischt. Es entsteht eine Lücke in der Republik, wo wir hineinpassen. Unsere Freunde, Verwandte, Gönner setzen an und stoßen uns glücklich hinein. Wir drehen uns eine Zeit lang in diesem Platz herum wie die andern Räder und stoßen und treiben, bis wir, wenn's noch so ordentlich geht, abgestumpft sind und zuletzt wieder einem neuen Rade Platz machen müssen. Das ist, meine Herren, ohne Ruhm zu melden, unsere Biografie, und was bleibt nun der Mensch noch anders als eine vorzüglich künstliche kleine Maschine, die in die große Maschine, die wir Welt, Weltbegebenheiten, Weltläufte nennen, besser oder schlimmer hineinpasst. Kein Wunder, dass die Philosophen so philosophieren, wenn die Menschen so leben. Aber heißt das gelebt? Heißt das, seine Existenz gefühlt, seine selbständige Existenz, den Funken von Gott? Ha, er muß in etwas Besserem stecken, der Reiz des Lebens. Denn ein Ball anderer zu sein, ist ein trauriger, niederdrückender Gedanke, eine ewige Sklaverei, eine nur künstlichere, eine vernünftige, aber eben um dessen Willen desto elendere Tierschaft. Was lernen wir hieraus? Das soll keine Deklamation sein, ihr Herren. Wenn ihr Gefühl ihnen nicht sagt, dass ich recht habe, so verwünscht ich alle Rednerkünste, die sie auf meine Partei neigten, ohne sie überzeugt zu haben. Was lernen wir hieraus? Das lernen wir hieraus, dass Handeln, Handeln die Seele der Welt sei, nicht genießen, nicht empfindeln, nicht spitzfündeln. Dass wir dadurch allein Gott ähnlich werden, der unaufhörlich handelt und unaufhörlich an seinen Werken sich ergötzt. Das lernen wir daraus, dass die in uns handelnde Kraft, unser Geist, unser höchstes Anteil sei. Dass die allein unserm Körper mit allen seinen Sinnlichkeiten und Empfindungen das wahre Leben, die wahre Konsistenz, den wahren Wert gebe. Dass ohne denselben all unser Genuss, all unsere Empfindungen, all unser Wissen, doch nur ein Leiden, doch nur ein aufgeschobener Tod sind. Das lernen wir daraus, dass diese unsere handelnde Kraft nicht eher ruhe, nicht eher ablasse zu wirken, zu regen, zu toben, als bis sie uns Freiheit um uns her verschafft, Platz zu handeln, guter Gott, Platz zu handeln. Und wenn es ein Chaos wäre, das du geschaffen, Wüste und leer, aber Freiheit wohnte nur da, und wir könnten, dir nachahmend, drüber brüten, bis was herauskäme. Seligkeit, Seligkeit, Göttergefühl, das. Verzeihen Sie meinen Enthusiasmus. Man kann nicht zu enthusiastisch von den Sachen sprechen. Da unsere Gegner so viel Feuer verschwenden, uns das Leiden süß und angenehm vorzustellen, sollen wir nicht aus Himmel und Hölle Feuer zusammenraffen, um das Tun zu empfehlen? Da stehen unsere heutigen Theaterhelden und verseufzen ihre letzte Lebenskraft, einer bis über die Ohren geschminkten Larve zu gefallen. Schurken und keine Helden, was habt ihr getan, dass ihr Helden heißt? Ich will mich bestimmter erklären. Unsere heutigen Schaubühnen wimmeln von lauter Meisterstücken, die es aber freilich nur in den Köpfen der Meister selber sind. Doch das beiseite. Seien sie, was sie seien, was geht's mich an? Lasst uns aber einen andern Weg einschlagen, meine Brüder, Schauspiele zu beurteilen. Lasst uns einmal auf ihre Folgen sehen, auf die Wirkung, die sie im Ganzen machen. Das, denke ich, ist doch gewiss wohl der sicherste Weg. Wenn ihr einen Stein ins Wasser werft, so beurteilt ihr die Größe, Masse und Gewicht des Steins nach den Zirkeln, die er im Wasser beschreibt. Also sei unsere Frage bei jedem neuen herauskommenden Stück das Große, das Göttliche, cui bono. Cui bono schuf Gott das Licht, daß es leuchte und wärme, cui bono die Planeten, daß sie uns Zeiten und Jahre einrichteten, und so geht es unaufhörlich in der Natur, nichts ohne Zweck. Alles seinen großen, vielfachen, nie von menschlichem Visierstab, nie von englischem Visierstab ganz auszumessenden Zweck. Und wo fände der Genius ein anderes, höheres, tieferes, größeres, schöneres Modell als Gott und seine Natur? Also cui bono, was für Wirkung? Die Produkte all der tausend französischen Genies auf unseren Geist, auf unser Herz, auf unsere ganze Existenz. Behüte mich der Himmel, ungerecht zu sein. Wir nehmen ein schönes, wonnevolles, süßes Gefühl mit nach Hause, so gut, als ob wir eine Bouteille Champagner ausgeleert, aber das ist auch alles. Eine Nacht darauf geschlafen und alles ist wieder vertilgt. Wo ist der lebendige Eindruck, der sich in Gesinnungen, Taten und Handlungen hernach einmischt, der prometheische Funken, der sich so unvermerkt in unsere innerste Seele hineingestohlen, daß er, wenn wir ihn nicht durch gänzliches Stillliegen in sich selbst wieder verglimmen lassen, unser ganzes Leben beseligt? Das also sei unsere Gerichtswaage, nach der wir auch mit verbundenen Augen den wahren Wert eines Stücks bestimmen. Welches wiegt schwerer, welches hat mehr Gewicht, Macht und Eindruck auf unsere Meinungen und Handlungen? Und nun entscheiden Sie über Götz. Und ich möchte dem ganzen deutschen Publikum, wenn ich so starke Stimme hätte, zurufen, samt und sonders ahmt Götzen erst nach, lernt erst wieder denken, empfinden, handeln, und wenn ihr euch wohl dabei befindet, dann entscheidet über Götz. Also, meine werten Brüder, nun ermahne und bitte ich euch, lasst uns dies Buch nicht gleich nach der ersten Lesung ungebraucht aus der Hand legen. Lasst uns den Charakter dieses antiken deutschen Mannes erst mit erhitzter Seele erwägen und, wenn wir ihn gut finden, uns eigen machen, damit wir wieder Deutsche werden, von denen wir so weit, weit ausgeartet sind. Hier will ich euch einige Züge davon hinwerfen. Ein Mann, der weder auf Ruhm noch Namen Anspruch macht, der nichts sein will, als was er ist, ein Mann, der ein Weib hat, seiner Wert nicht durch Schmeichelei sich erbettelt, sondern durch Wert sich verdient, eine Familie, einen Zirkel von Freunden, die er alle weit stärkerer liebt, als daß er's ihnen sagen könnte, für die er aber tut, alles daran setzt, ihnen Friede, Sicherheit für fremde, ungerechte Eingriffe, Freude und Genuß zu verschaffen. Sehen Sie, das ist der ganze Mann. Immer weg geschäftig, tätig, wärmend und wohltuend wie die Sonne, aber auch ebenso verzehrendes Feuer, wenn man ihm zu nahe kommt. Und am Ende seines Lebens geht er unter wie die Sonne. Vergnügt, bessere Gegenden zu schauen, wo mehr Freiheit ist, als er hier sich und den Seinigen verschaffen konnte, und lässt noch Licht und Glanz hinter sich. Wer so gelebt hat, wahrlich, der hat seine Bestimmung erfüllt. Gott, du weißt es, wie weit, wie sehr. Er weiß nur so viel davon, als genug ist, ihn glücklich zu machen. Denn was in der Welt kann wohl über das Bewusstsein gehen, viel Freud angerichtet zu haben? Wir sind alle, meine Herren, in gewissem Verstand noch stumme Personen auf dem großen Theater der Welt, bis es den Direkteurs gefallen wird, uns eine Rolle zu geben. Welche sie aber auch sei, so müssen wir uns doch alle bereithalten, in derselben zu handeln, und je nachdem wir besser oder schlimmer, schwächer oder stärker handeln, je nachdem haben wir hernach besser oder schlimmer gespielt, je nachdem verbessern wir auch unser äußerliches und innerliches Glück. Was könnte eine schönere Vorübung zu diesem großen Schauspiel des Lebens sein, als wenn wir, da uns itzt noch Hände und Füße gebunden sind, in einem oder andern Zimmer unsern Götz von Berlichingen, den einer aus unsern Mitteln geschrieben, eine große Idee aufzuführen versuchten. Lassen Sie mich für die Ausführung dieses Projekts sorgen. Es soll gar so viel Schwierigkeiten nicht haben, als Sie sich anfangs einbilden werden. Weder Theater noch Kulisse noch Dekoration. Es kommt alles auf Handlung an. Wählen Sie sich die Rollen nach Ihrem Lieblingscharakter oder erlauben Sie mir, sie auszugeben. Es wird in der Tat ein sehr nützlich Amüsement für uns werden. Durchs Nachahmen, durchs Agieren drückt sich der Charakter tiefer ein, und Amüsement soll es gewiß dabei sein. Da bin ich Ihnen gut für, größer als Sie es jetzt sich jemals vorstellen können. Aber nur Ernst und Nachdruck bitt ich mir dabei von Ihnen aus, denn, meine Herren, Sie sind jetzt Männer. Und ich hoffe, ich habe nicht mehr nötig, Ihnen den Ausspruch des Apostels Pauli zuzurufen: Als ich ein Kind war, tat ich wie ein Kind, als ich aber ein Mann ward, legt ich das Kindische ab. Wenn jeder in seine Rolle ganz eindringt und alles draus macht, was draus zu machen ist, denken Sie, meine Herren, welch eine Idee, welch ein Götterspiel! Da braucht's weder Vorhang noch Bänke, wir sind über die Außenwerke weg. Zwei Flügeltüren zwischen jeder Szene geöffnet und zugeschlossen, die Akte können wir allenfalls durch eine kleine Musik aus unseren eigenen Mitteln unterscheiden. Und kein Sterblicher darf zu unsern Eleusinis, bevor wir die Probe ein, drei, viermal gemacht, und dann eingeladen alles, was noch einen lebendigen Odem in sich spürt, das heißt Kraft, Geist und Leben, um mit Nachdruck zu handeln. Tantum. Ende von Über Götz von Berlichingen von Jakob Michael Reinhold Lenz. Rettung Platens von Georg Herweg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Rettung Platens von Georg Herweg. Ich kenne keine schönere Pflicht als die, einen Toten in sein Rechte einzusetzen. Seit Platens gemisshandeltes Herz in italischer Erde ruht, hat sich manche freundliche Stimme über ihn erhoben, seit diese Brust voll Lieder in Staub gesunken, hat man gerne die Eitelkeit vergessen, die so unbändig darin gehaust. Er hatte bei seinem Leben leidenschaftlich um die Teilnahme des Volkes gerungen und fand sie nirgends als in den Zirkeln der Aristokratie, die seinem stolzen Sinne so zuwider sein mußten. Seine Geburt war vielleicht sein größtes Unglück, sein zweites unsere Unfähigkeit, eine ungewöhnliche Individualität gewähren zu lassen, unser trauriger Hang, alles nach unseren Begriffen ummodeln zu wollen. Jedermann soll denken, wie wir denken, jedermann fühlen, wie wir fühlen. Nirgends werden so viel originale Naturen totgeschlagen als in Deutschland und England. Ich erinnere in letzterer Beziehung nur an den armen Shelley, der landesflüchtig werden mußte, weil er sich unglücklicher fühlte als die blonden Ladies der britischen Insel, weil ihm der Jammer der Menschheit mehr Sorgen machte als dem Sprecher des Hauses der Lords auf seinem Wollsacke. ein sonniger Blick des Wohlwollens, und wir hätten die oft marmorkalten Gebilde Platens zum wärmsten Leben erwecken können. Alle Gunst und Gnade von oben tröstete ihn nicht für die beharrlich stumpfe Gleichgültigkeit der Nation. Unsere großen Geister haben sich schwer an dem Sänger der Abbasiden versündigt. Die Freunde Platens waren alle so gewöhnlich, keiner derselben war imstande, den Dichter in seiner Tiefe zu erfassen. Das Beste, was sie ihm darbringen zu können glaubten, waren schale Lobhudeleien. Und seine Feinde waren so geistreich, sie besaßen so viel Witz, so viel grausamen, mordenden Witz. Die Schmähungen Heines hatten die unseligsten Folgen. Jeder Pinsel, der nicht wußte, was nur Poesie ist, meinte nun das Recht zu haben, herzufallen über diesen eigentümlichen, in seinem Kerne untadelhaften Geist. Die Stimmen des Tadels fangen an zu verhallen. Das schönste Denkmal ward August Platen durch Gutzko in den literarischen Übersichten von Lewalds Europa gesetzt. Von Heine verlautet, daß er eingestehe, er habe Platen immer hoch geachtet. Freiligrath sang im Musenalmanach von ihm als von einem Dichter, dem wie wenigen Dichterfeuer im Herzen brannte. Immermann, welcher Platen in seinem im Irrgarten der Metrik umhertaumelnden Kavalier und namentlich in seinem Tulifäntchen so herb angegriffen hatte, hat sich eines andern besonnen und gesteht in seinem neuen Münchhausen wenigstens: Der Graf von Platen kommt in die Walhalla, und er gehört auch hinein, trotz aller seiner Torheiten und Mißgriffe. Darüber herrscht kein Zweifel mehr, daß er ein Dichter, ein echter Dichter gewesen. Er hat sich noch einen andern Anspruch auf unsere Liebe erworben, durch seine freie, großartige Gesinnung. Die Kottasche Gesamtausgabe hat viele Lieder Platens ausgeschlossen, die soeben in einer andern Buchhandlung unter dem Titel »Gedichte aus dem ungedruckten Nachlasse des Grafen August von Platen Hallermünde« erschienen sind. Seine Polenlieder sind das Herrlichste, was je auf dem Grabe von Helden gesungen wurde, und er schlägt die Harfe mit göttlichem Zorne. Ihm war in den hohen Regionen bei weitem nicht so heimisch zumute, wie sein Stand glauben lassen könnte. Ein guter, der beste Teil seines Herzens gehörte dem Volke an. Wir wollen ihm verzeihen, daß er geschrieben: Du weißt es längst, man kann hienieden nichts Schlechtres als ein Deutscher sein. Wir wollen ihm verzeihen um der Verse willen, die er an einen bekannten Dichter, der einst selbst Freiheitslieder gesungen, gerichtet hat. Die Feder Marats, wieder in Blut getaucht, steht auf und lehrt scheusäliges Henkertum. Die Feder Marats? Nein, die deine wahrlich abscheulicher, zehnmal ist sie. Er schrieb für Freiheit, mindestens wie er sie in seiner teuflisch kochenden Brust verstand. Du glühst für Knechtschaft, willst Vernichtung predigen über ein ganzes Volk uns. Nicht bloß sie selbst, ihr Name sogar. es spricht's dein feiler Mund, soll schwinden und untergehn. Nur dich hinweg, dich Name Polens, rufst du, dir schreib ich es nach mit Schauder. Ihr Name selbst, wie kränkte der Name dich? Ihr Name bleibt, und gingen sie selbst zugrund. Er ward mit Heldenblut geschrieben, menschlichem Ruhme die schönste Sternschrift. Du freilich wichst demütigen Schritts zurück, wenn fremde Macht anfiele das Vaterland. Sie starben, ja, doch nicht entgingst du ihrem gebrochenen Heldenblicke. Sie schrecken dich im Tode sogar, und nach dem Tod verfolgt dein schnödes Gedicht sie noch. O seltne Großmut! Solche Seelen nährt der entartete deutsche Boden. Du höhnst den Leichnam, aber ich leg indes dies kurze Lied auf mächtigen Aschenkrug. Hier liegt ein Volk, und dort bei dir ging Menschengefühl in Sophistik unter. Ende von Rettung Platens von Georg Herweg. Das Grammophon mit H. signierter Beitrag aus der Zeitschrift Die Gartenlaube 1891. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Fortschritte und Erfindungen der Neuzeit. Das Grammophon. Unseren Lesern wird aus dem Jahrgange 1889 der Gartenlaube noch erinnerlich sein, dass der Grundgedanke des Edisonschen Phonographen der ist, die von irgendeinem Tone erregten Erschütterungen einer elastischen Phonographenplatte auf einen Wachszylinder und von diesem an einem beliebigen Orte und zu einer beliebigen Zeit wieder auf eine Phonographenplatte übertragen zu lassen, wobei dann der ursprüngliche Ton wieder hervortritt. Das hierbei erforderliche Einritzen der Wachszylinder erfordert, trotz der hierzu gewählten sehr günstigen Form des ritzenden Stiftes, einen immerhin bedeutenden Anteil der Kraft, welche die zitternde Phonographenplatte entwickelt. Auf diese Weise wird die Wirkung der Plattenschwingungen abgeschwächt. Die Töne werden weniger vollkommen wiedergegeben, und zwar in demselben Maße, als der Stift tiefer in den Wachszylinder einschneiden muss. Dieser Umstand veranlasste den Deutsch-Amerikaner Emil Berliner, einen anderen Zwischenmechanismus zu ersinnen, der diesen Übelstand vermeidet. Berliner sagte sich, der Schreibstift darf nicht, wie er es beim Phonographen tut, ungleichmäßig einschneiden. Er soll nur eine gleitende Bewegung über eine glatte Fläche machen. Der hiernach konstruierte Apparat, den der Erfinder Grammophon nennt, bietet dem Phonographen gegenüber noch weitere beachtenswerte Vorteile, wie sich aus Nachstehendem ergeben wird. Aus Figur 1 ist zu ersehen, dass der Edisonsche Zylinder durch einen waagrechten Teller ersetzt ist. Dieser ist auf einer drehbaren, senkrechten Achse befestigt und zur Aufnahme einer Zinktafel vorgerichtet. Die rechtsbefindliche Handkurbel dient dazu, den Teller in Umdrehung zu versetzen. Links oberhalb des Tellers ist der Schreibapparat, der Empfänger, angebracht. Gegen dessen wirksamen Teil, die elastische Membran, stützt sich ein Stift, welcher die Bewegung der Membran auf den Schreibstift überträgt. Der Schreibstift hat eine feine Spitze aus hartem Osmium-Iridium-Metall und wird durch eine leichte Feder an die Membran gedrückt. Berliner gebrauchte als Membran früher eine Glimmerplatte, die er neuerdings durch eine Platte aus sogenannter vulkanisierter Faser ersetzt hat. Wegen der hebelartigen Anordnung des Schreibstiftes macht die Spitze des Stiftes annähernd doppelt so große Bewegungen als die Membran, was für die Deutlichkeit von großem Vorteile ist. Der Empfänger mit seinem hinter dem Grammophon sichtbaren Schalltrichter wird von einem verschiebbaren Gestelle getragen. Die Verschiebung wird von dem Teller aus mittels konischer Räder und einer Schraubenspindel bewirkt und hat den Zweck, den Schreibstift auf dem Teller seitlich zu verschieben, so dass er im Großen und Ganzen eine Spirallinie beschreibt, welche jedoch in ihrem Verlaufe zugleich die Erzitterungen des Empfängers wiedergibt. Ein Stück solcher Aufzeichnungen wird durch die vergrößert gezeichnete Figur 3 veranschaulicht, während Figur 4 in noch stärkerer Vergrößerung die Linienzüge angibt, welche durch die Grundlaute A, E, I, O, U entstehen. Eine Menge von Schwierigkeiten bot die Behandlung und Herstellung der Schriftfläche und die Hervorrufung einer geeigneten Schriftspur oder, wie Berliner sagt, des Phonautogrammes. Nach zahllosen Versuchen benutzt der Erfinder zurzeit eine genau ebene, hochpolierte Zinkblechplatte, die mit einem Ätzgrunde von so außerordentlicher Zartheit überzogen ist, dass die Platte nur angehaucht erscheint. Der Stoff für diesen Überzug besteht aus einem Auszuge von Bienenwachs, aus welchem die löslichen Teile durch Petroleum-Naphtha ausgezogen wurden. Mit diesem Präparat wird die Platte bestrichen, das Lösungsmittel verdunstet und hinterlässt den erwähnten Ätzgrund, in welchen der Grammophonstift widerstandslos seine Bewegungen eintragen kann. Es ist dabei nur erforderlich, dass durch die Einwirkung der feinen Stiftspitze die zarte Wachshaut entfernt und somit das Metall bloßgelegt wird. Dies geschieht, indem man die Zinkplatte in den Teller bringt und denselben mittels der Kurbel in Umdrehung versetzt. Während nun das aufzunehmende Gespräch, Musikstück oder dergleichen ertönt, beschreibt der Stift die Spirallinien in der angegebenen Weise. Nach Schluss der Aufnahme wird die Platte abgenommen und mit einer Ätzflüssigkeit behandelt, wodurch die fast unsichtbare Schrift hervortritt und zugleich eine Spur in der für die Wiedergabe des Tones erforderlichen Tiefe erzielt wird. Als Ätzflüssigkeit dient verdünnte Chromsäure, welche gleichmäßig und ohne Blasenentwicklung arbeitet. Die in Figur 1 sichtbare Flasche dient übrigens nicht zu diesen Zwecken, sie hat eine ganz andere Bedeutung. Es zeigte sich nämlich bei der grammophonischen Aufnahme, dass die bekanntlich überall umherschwirrenden Staubteilchen sowie die abgetrennten Wachsteilchen am Schreibstifte kleben blieben und an dem Schreiben teilnahmen, so dass die anfänglich klaren Linien mehr und mehr undeutlich wurden. Dieser Übelstand wird dadurch beseitigt, dass die Platte mit Alkohol benetzt wird, welcher tropfenweise aus der betreffenden Flasche zufließt. Wie schließlich das fertige Phonautogramm benutzt wird, ergibt sich aus dem in Figur 2 dargestellten Tongeber. An der linken Seite sieht man den zum Befestigen und Umdrehen der Zinktafel angeordneten Tisch mit Handkurbelrad. In der eingeätzten Spirale, der Spur, gleitet der Stift des Tongebers und überträgt die Krümmungen der Spirallinie auf die Glimmer- bzw. Faserscheibe, in der er dieselben Töne hervorruft, wie sie seinerzeit der Empfänger erhielt. Die Vorrichtung ist im Grunde dieselbe wie bei dem Empfänger, nur ist sie kräftiger ausgeführt. Der anschließende Schalltrichter soll nur den Ton verstärken. In ihrer Verwendbarkeit stehen die beiden Apparate, Phonograph und Grammophon, zurzeit so ziemlich auf gleicher Stufe. Ein unbestrittener Vorzug des Grammophons besteht darin, dass die Töne stärker hervortreten und ohne Anwendung des beim Phonographen erforderlichen Hörrohres wahrnehmbar sind, obwohl beim Gebrauche des letzteren sich die Wirkung erheblich verstärkt. Dagegen treten beim Phonographen die Nebengeräusche weniger störend auf als beim Grammophon. Es ist aber die Erwartung wohl berechtigt, dass sich die Leistungen des Grammophons bedeutend steigern werden, wenn bei demselben eine weitere Durcharbeitung der einzelnen Teile und die Verwendung eines Elektromotors zur Erzielung eines gleichmäßigen Betriebes, wie es bei dem Phonographen bereits geschehen ist, stattgefunden hat. Vielleicht gehen dann noch die musikalischen Zukunftsträume, wie sie Bellamy in seinem Rückblick aus dem Jahre 2000 gibt, in Erfüllung, und jeder kann durch einen Druck auf den Knopf der elektrischen Leitung zu jeder Zeit Zuhörer eines Konzertes, einer Aufführung, einer Rede werden und sich erzählen lassen, was die Zeitungen berichten, wobei natürlich alle Personen selbst als Redende vorgeführt werden. Der Verwirklichung dieser Träume sind wir dadurch ein gutes Stück näher gerückt, dass sich die berlinerschen Phonautogramme mit Leichtigkeit und haarscharf mittels der Galvanoplastik vervielfältigen lassen. Außerdem ist vor kurzer Zeit eine Erfindung gemacht worden, welche beiden Apparaten, sowohl dem Phonographen als dem Grammophon, zugute kommt. Sie rührt von dem in New York lebenden Lieutenant Battini her und besteht darin, dass nicht nur die Mitte der elastischen Faser oder Glimmerplatte zur Aufnahme und Abgabe der Töne benutzt wird, sondern auch anderweitige Stellen der Platte, zu welchen von der Mitte aus hebelartige Verbindungen geführt sind. Oder es werden mehrere selbstständige Platten von verschiedener Größe und Spannung in einem Rahmen vereinigt. Da jede Stelle der Platte, ebenso wie jede Platte selbst, ein verschiedenes Tongebiet besitzt, so wird der Umfang der Töne viel größer und die Wiedergabe erheblich genauer und stärker, wodurch ein solches Instrument in einem Zimmer gewöhnlicher Größe überall vernehmbar wird. So werden die Selbstsprechapparate Schritt für Schritt der Vollkommenheit entgegengeführt. H. Ende von Das Grammophon aus Die Gartenlaube 1891. Selbstbefleckung aus Pirers Universallexikon, 4. Auflage, Altenburg, 1857 bis 1865. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Selbstbefleckung. Onanie, Manu Stupratio, Masturbation. Eine Ausartung des Geschlechtstriebes bei beiden Geschlechtern, namentlich im jugendlichen Alter, wobei durch Anbringung äußerer Reize an den Geschlechtsteilen wollüstige Gefühle selbst bis zur Ausleerung von Samen oder anderer Feuchtigkeit erregt werden. Zu den Veranlassungen der Selbstbefleckung gehören außer einer weichlichen Erziehung, namentlich einer zu nährenden, erhitzenden Kost, dem Gebrauch der warmen Federbetten, besonders jede Reizung, folglich jede unnatürliche Pressung der Geschlechtsteile, nicht nur durch bei Wärterinnen so gewöhnliche Berührung, um Kinder zu beruhigen, sondern auch enge, zusammenpressende Kleidung, namentlich der zu frühe Gebrauch der Beinkleider. Ferner Reiz der Geschlechtsglieder durch Reiten auf Stöcken und Spielpferden, durch Schaukeln auf den Knien, durch Herabgleiten an Treppengeländern, durch Übereinanderschlagen der Schenkel beim Sitzen, durch Verstecken der Hände in den Unterkleidern, Müßiggang und Langeweile, Verletzung der Schamhaftigkeit durch frühe Schäkereien mit kleinen, unbekleideten Kindern, gemeinschaftliches Baden ohne Badekleider, gemeinschaftliches Aus- und Ankleiden heranwachsender Kinder, besonders beider Geschlechter. Schmutzige Reden, Bilder, Spielzeuge, sehr sinnliche Liebkosungen Erwachsener in Gegenwart der Kinder, verführende Lektüre, zu große Annäherung junger Leute, enges Wohnen und Schlafen beieinander, Vertraulichkeit zwischen verschiedenen sowohl als gleichen Geschlechtern, langes Verweilen auf heimlichen Gemächern, eigentliche Verführung durch ältere Personen, selbst gewisse, oft wiederholte Arten der Züchtigung, besonders das Schlagen mit der Rute. Die gewöhnlichen, jedoch nicht selten täuschenden Merkmale dieses Lasters sind Blässe des Gesichts, besonders der Lippen, häufige und plötzliche Veränderung der Gesichtsfarbe, eingesunkene, hohle, trübe und scheue Augen mit dunkeln Ringen umzogen, Erschlaffung der Muskeln des Gesichts, Verlegenheit beim scharfen Ansehen, häufige Ausschläge und Blüten an Nase, Stirn und Wangen, ekelhafter Geruch aus dem Munde, matter ziehender Gang, Anwandlungen von Ohnmacht bei längerem Stehen, Zittern und schnelle Ermattung der Hände, Beben der Stimme, Erschöpfung bei jeder noch so kleinen Anstrengung. Dieselben Erscheinungen findet man jedoch auch bei vielen jungen Leuten, welche an Würmern, unreinen Säften, Hektik etc. leiden oder einen durch zu frühe geistige Anstrengung geschwächten Körper haben. Charakteristisch sind bei den meisten starke Reizbarkeit des Charakters aus Nervenschwäche, heftige Rührungen, selbst Tränen ohne eigentlichen Anlass, Missmut, Furchtsamkeit, Zerstreutheit der Seele, verbunden mit plötzlichem Erschrecken, Unruhe, Ängstlichkeit, starres vor sich hinsehen, sichtbare Wirksamkeit beim Lesen solcher Stellen, welche die Sinnlichkeit rege machen, Erschrecken bei jeder Überraschung, Stumpfheit der Sinne und des Fassungsvermögens, und dies an manchen Tagen und in manchen Stunden mehr als in anderen, Verschlimmerung der Gemütsart. Besorgnis erregen, Hang zur Einsamkeit, Gleichgültigkeit gegen laute Spiele und Vergnügungen, Blödigkeit, Zurückgezogenheit vom Umgange mit dem andern Geschlechte, mehr noch aber langes Verweilen an dunkeln Orten, auf heimlichen Gemächern, unanständige und unruhige Lagen, Stellungen und Bewegungen des Körpers, Verbergung der Hände in Unterkleidern und unter den Betten, Aufenthalt im Bette über die Zeit des Schlafens, häufiges Vorkommen von grauen Flecken im Bettzeuge, doch öfters auch durch Pollutionen veranlasst, etc. Aufmerksamkeit verdient der zu vertraute Umgang junger Leute gleichen Geschlechts. Folgen: Durch zu lange Übung dieses Lasters entstehen nun körperliche Leiden aller Art, namentlich die mannigfaltigsten Nervenzufälle, Krämpfe, Störung der ganzen Ernährung und Reproduktion, allmähliche Abzehrung, namentlich sogenannte Rückenmarksverzehrung, Schwäche und übermäßige Reizbarkeit der Geschlechtsteile und daraus Impotenz, selbst auch Verschwörungen an der Rückenwirbelsäule und ein langwieriges, mit dem Tode sich endendes Leiden. Verhütet wird Selbstbefleckung, wenn man die oben angeführten Veranlassungen vermeidet. Hier ist vielfach darüber gestritten worden, ob man den Zögling über die Gefahr des Lasters belehre oder nicht. In einigen Fällen mag die Verwarnung und Belehrung besser unterbleiben, in vielen aber sind sie das einzige Rettungsmittel. Entdecken soll man das Übel nach den obigen Merkmalen, doch erfordern sie sämtlich große Behutsamkeit, um nicht durch übereilte Anschuldigungen und grundlosen Verdacht mehr zu schaden als zu nützen. Die Heilung ist schwer, aber nicht unmöglich. Das meiste hängt von dem Grade ab, worin das Laster zur Gewohnheit wurde, teils von der übrigen Beschaffenheit des Verstandes und Herzens des zu Heilenden. Zu den physischen Mitteln gehören Zwangsmittel, welche die Ausübung des Lasters physisch unmöglich machen sollen. Als Infibulationen, Festbinden der Hände, Onaniesperrer. Selbst Kastration hat man vorgeschlagen in den Fällen, wo die Gewohnheit den höchsten Grad erreicht und der freie Wille alle Kraft verloren hat. Dabei müssen die Veranlassungen vermieden und zweckmäßige Diät, starke körperliche Bewegung, kalte Bäder, in manchen Fällen geeignete Arzneimittel angewendet werden. Die moralischen Heilmittel setzen voraus, dass man mit dem Kranken über seinen Zustand offen redet. Wo man bestimmte Merkmale hat, verhehle man ihm das nicht, sondern spreche ruhig und sanft seinen Verdacht gegen ihn aus, behandle ihn aber nicht als Verbrecher. Sodann belehre man ihn über die Folgen des Lasters, wobei man sich aber vor Übertreibung zu hüten hat. Dann versuche man, auf den Willen zu wirken. Durch Erregung des Schamgefühls, als lese man das Laster auf dem Gesichte etc. und endlich durch Unterstützung der Reuigen und Besserung der Entschlossenen. Vor allem muss das Zutrauen erhalten werden. Der Rat bestehe in vernünftiger Anleitung, was zu tun, was zu vermeiden sei. In Empfehlung guter Lektüre, reineren Umganges, besonders mit tugendhaften Personen anderen Geschlechts. Ende von Selbstbefleckung. Artikel aus Pirers Universallexikon, 4. Auflage, Altenburg, 1857 bis 1865. Von der wohllüstigen Selbstschändung. Aus Die Metaphysik der Sitten, 2. Teil, Königsberg, 1786. von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Von der wohllüstigen Selbstschändung von Immanuel Kant. Anmerkung des Sprechers: Der vorangegangene Teil war überschrieben des ersten Hauptstücks erster Artikel von der Selbstentleibung. Zweiter Artikel von der wohllüstigen Selbstschändung. So wie die Liebe zum Leben von der Natur zur Erhaltung der Person, so ist die Liebe zum Geschlecht von ihr zur Erhaltung der Art bestimmt. Das ist, eine jede von beiden ist Naturzweck, unter welchem man diejenige Verknüpfung der Ursache mit einer Wirkung versteht, in welcher jene, die Liebe zum Leben, auch ohne ihr dazu einen Verstand beizulegen, diese doch, die Liebe zum Geschlecht, nach der Analogie mit einem solchen, also gleichsam absichtlich Menschen hervorbringend, gedacht wird. Es fragt sich nun, ob der Gebrauch des letzteren Vermögens in Ansehung der Person selbst, die es ausübt, unter einem einschränkenden Pflichtgesetz stehe, oder ob diese, auch ohne jenen Zweck zu beabsichtigen, den Gebrauch ihrer Geschlechtseigenschaften der bloßen tierischen Lust zu widmen, befugt sei, ohne damit einer Pflicht gegen sich selbst zuwider zu handeln. In der Rechtslehre wird bewiesen, dass der Mensch sich einer anderen Person dieser Lust zu gefallen ohne besondere Einschränkung durch einen rechtlichen Vertrag nicht bedienen könne, wo dann zwei Personen wechselseitig einander verpflichten. Hier aber ist die Frage, ob in Ansehung dieses Genusses eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst obwalte, deren Übertretung eine Schändung, nicht bloß Abwürdigung, der Menschheit in seiner eigenen Person sei. Der Trieb zu jenem wird Fleischeslust, auch Wohllust schlechthin genannt. Das Laster, welches dadurch erzeugt wird, heißt Unkeuschheit. Die Tugend aber in Ansehung dieser sinnlichen Antriebe wird Keuschheit genannt, die nun hier als Pflicht des Menschen gegen sich selbst vorgestellt werden soll. Unnatürlich heißt eine Wohllust, wenn der Mensch dazu nicht durch den wirklichen Gegenstand, sondern durch die Einbildung von demselben, also zweckwidrig, ihn sich selbst schaffend, gereizt wird. Denn sie bewirkt alsdann eine Begierde wider den Zweck der Natur, und zwar einen noch wichtigern als selbst der der Liebe zum Leben ist, weil dieser nur auf Erhaltung des Individuum, jener aber auf die der ganzen Spezies abzielt. Dass ein solcher naturwidriger Gebrauch, also Missbrauch, seiner Geschlechtseigenschaft eine, und zwar der Sittlichkeit im höchsten Grad widerstreitende, Verletzung der Pflicht wider sich selbst sei, fällt jedem zugleich mit dem Gedanken von demselben sofort auf, erregt eine Abkehrung von diesem Gedanken in dem Maße, dass selbst die Nennung eines solchen Lasters bei seinem eigenen Namen für unsittlich gehalten wird, welches bei dem des Selbstmords nicht geschieht, den man mit allen seinen Gräueln in einer Spezies facti der Welt vor Augen zu legen im Mindesten kein Bedenken trägt. Gleich als ob der Mensch überhaupt sich beschämt fühle, einer solchen, ihn selbst unter das Vieh herabwürdigenden Behandlung seiner eigenen Person fähig zu sein, so daß selbst die erlaubte, an sich freilich bloß tierische, körperliche Gemeinschaft beider Geschlechter in der Ehe, im gesitteten Umgange viel Feinheit veranlaßt und erfordert, um einen Schleier darüber zu werfen, wenn davon gesprochen werden soll. Der Vernunftbeweis aber der Unzulässigkeit jenes unnatürlichen und selbst auch des bloß unzweckmäßigen Gebrauchs seiner Geschlechtseigenschaften als Verletzung, und zwar, was den ersteren betrifft, im höchsten Grade, der Pflicht gegen sich selbst, ist nicht so leicht geführt. Der Beweisgrund liegt freilich darin, daß der Mensch seine Persönlichkeit dadurch wegwerfend aufgibt, indem er sich bloß zum Mittel der Befriedigung tierischer Triebe braucht. Aber der hohe Grad der Verletzung der Menschheit in seiner eigenen Person durch ein solches Laster in seiner Unnatürlichkeit, da es der Form der Gesinnung nach selbst das des Selbstmordes noch zu übergehen scheint, ist dabei nicht erklärt. Es sei denn, dass, da die trotzige Wegwerfung seiner selbst im Letzteren als einer Lebenslast wenigstens nicht eine weichliche Hingebung an tierische Reize ist, sondern Mut erfordert, wo immer noch Achtung für die Menschheit in seiner eigenen Person Platz findet. Jene, welche sich gänzlich der tierischen Neigung überlässt, den Menschen zur genießbaren, aber hierin doch zugleich naturwidrigen Sache, das ist zum ekelhaften Gegenstande macht und so aller Achtung für sich selbst beraubt. Kasuistische Fragen. Der Zweck der Natur ist in der Beiwohnung der Geschlechter die Fortpflanzung, das ist die Erhaltung der Art. Jenem Zwecke darf also wenigstens nicht zuwider gehandelt werden. Ist es aber erlaubt, auch ohne auf diesen Rücksicht zu nehmen, sich, selbst wenn es in der Ehe geschähe, jenes Gebrauchs anzumaßen? Ist es zum Beispiel zur Zeit der Schwangerschaft? Ist es bei der Sterilität des Weibes, Alters oder Krankheit wegen, oder wenn dieses keinen Anreiz dazu bei sich findet, nicht dem Naturzwecke und hiemit auch der Pflicht gegen sich selbst an einem oder dem anderen Teil, ebenso wie bei der unnatürlichen Wohllust zuwider von seinen Geschlechtseigenschaften Gebrauch zu machen? Oder gibt es hier ein Erlaubnisgesetz der moralisch-praktischen Vernunft, welches in der Kollision ihrer Bestimmungsgründe etwas an sich zwar Unerlaubtes, doch zur Verhütung einer noch größeren Übertretung gleichsam nachsichtlich erlaubt macht? Von wo an kann man die Einschränkung einer weiten Verbindlichkeit zum Purism, einer Pedanterei in Ansehung der Pflichtbeobachtung, was die Weite derselben betrifft, zählen und den tierischen Neigungen mit Gefahr der Verlassung des Vernunftgesetzes einen Spielraum verstatten? Die Geschlechtsneigung wird auch Liebe in der engsten Bedeutung des Worts genannt und ist in der Tat die größte Sinnenlust, die an einem Gegenstande möglich ist. Nicht bloß sinnliche Lust wie an Gegenständen, die in der bloßen Reflexion über sie gefallen, da die Empfänglichkeit für sie Geschmack heißt, sondern die Lust aus dem Genusse einer anderen Person, die also zum Begehrungsvermögen, und zwar der höchsten Stufe desselben, der Leidenschaft gehört. Sie kann aber weder zur Liebe des Wohlgefallens noch der des Wohlwollens gezählt werden, denn beide halten eher vom fleischlichen Genuss ab, sondern ist eine Lust von besonderer Art, sui generis, und das Brünstigsein hat mit der moralischen Liebe eigentlich nichts gemein, wiewohl sie, die Leidenschaft, mit der letzteren, der moralischen Liebe, wenn die praktische Vernunft mit ihren einschränkenden Bedingungen hinzukommt, in enge Verbindung treten kann. Ende von der wohllüstigen Selbstschändung von Immanuel Kant. Bewusstsein ist eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch. Vom Genius der Gattung, Nummer 354 aus Die fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft. 354. Vom Genius der Gattung. Das Problem des Bewusstseins, richtiger des Sich-Bewusst-Werdens, tritt erst dann vor uns hin, wenn wir zu begreifen anfangen, inwiefern wir seiner entraten könnten. Und an diesen Anfang des Begreifens stellt uns jetzt Physiologie und Tiergeschichte, welche also zwei Jahrhunderte nötig gehabt haben, um den vorausfliegenden Argwohn Leibniz einzuholen. Wir könnten nämlich denken, fühlen, wollen, uns erinnern, wir könnten ebenfalls handeln in jedem Sinne des Wortes, und trotzdem brauchte das alles nicht, uns ins Bewusstsein zu treten, wie man im Bilde sagt. Das ganze Leben wäre möglich, ohne dass es sich gleichsam im Spiegel sähe. Wie ja tatsächlich auch jetzt noch bei uns der bei weitem überwiegende Teil dieses Lebens sich ohne diese Spiegelung abspielt, und zwar auch unseres denkenden, fühlenden, wollenden Lebens, so beleidigend dies einem älteren Philosophen klingen mag. Wozu überhaupt Bewusstsein, wenn es in der Hauptsache überflüssig ist? Nun scheint mir, wenn man meiner Antwort auf diese Frage und ihrer vielleicht ausschweifenden Vermutung Gehör geben will, die Feinheit und Stärke des Bewusstseins immer im Verhältnis zur Mitteilungsfähigkeit eines Menschen oder Tiers zu stehen, die Mitteilungsfähigkeit wiederum im Verhältnis zur Mitteilungsbedürftigkeit. Letzteres nicht so verstanden, als ob gerade der einzelne Mensch selbst, welcher gerade Meister in der Mitteilung und Verständlichmachung seiner Bedürfnisse ist, zugleich auch mit seinen Bedürfnissen am meisten auf die anderen angewiesen sein müsste. Wohl aber scheint es mir so in Bezug auf ganze Rassen- und Geschlechterketten zu stehen, wo das Bedürfnis, die Not, die Menschen lange gezwungen hat, sich mitzuteilen, sich gegenseitig rasch und fein zu verstehen, da ist endlich ein Überschuss dieser Kraft und Kunst der Mitteilung da, gleichsam ein Vermögen, das sich allmählich aufgehäuft hat und nun eines Erben wartet, der es verschwenderisch ausgibt. Die sogenannten Künstler sind diese Erben, insgleichen die Redner, Prediger, Schriftsteller, alles Menschen, welche immer am Ende einer langen Kette kommen, Spätgeborene jedesmal im besten Verstande des Wortes und, wie gesagt, ihrem Wesen nach Verschwender. Gesetzt diese Beobachtung ist richtig, so darf ich zu der Vermutung weitergehen, dass Bewusstsein überhaupt sich nur unter dem Drucke des Mitteilungsbedürfnisses entwickelt hat, dass es von vornherein nur zwischen Mensch und Mensch, zwischen Befehlenden und Gehorchenden in Sonderheit, nötig war, nützlich war und auch nur im Verhältnis zum Grade dieser Nützlichkeit sich entwickelt hat. Bewusstsein ist eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch. Nur als solches hat es sich entwickeln müssen. Der einsiedlerische und raubtierhafte Mensch hätte seiner nicht bedurft. Dass uns unsere Handlungen, Gedanken, Gefühle, Bewegungen selbst ins Bewusstsein kommen, wenigstens ein Teil derselben, das ist die Folge eines furchtbaren, langen, über dem Menschen waltenden Muss. Er brauchte als das gefährdetste Tier Hilfe, Schutz. Er brauchte seinesgleichen. Er mußte seine Not ausdrücken, sich verständlich zu machen wissen. Und zu dem allen hatte er zuerst Bewusstsein nötig, also selbst zu wissen, was ihm fehlt, zu wissen, wie es ihm zumute ist, zu wissen, was er denkt. Denn nochmals gesagt, der Mensch, wie jedes lebende Geschöpf, denkt immerfort, aber weiß es nicht. Das bewusst werdende Denken ist nur der kleinste Teil davon, sagen wir, der oberflächlichste, der schlechteste Teil. Denn allein dieses bewusste Denken geschieht in Worten, das heißt in Mitteilungszeichen, womit sich die Herkunft des Bewusstseins selber aufdeckt. Kurz gesagt, die Entwicklung der Sprache und die Entwicklung des Bewusstseins, nicht der Vernunft, sondern allein des Sich-Bewusstwerdens der Vernunft, gehen Hand in Hand. Man nehme hinzu, dass nicht nur die Sprache zur Brücke zwischen Mensch und Mensch dient, sondern auch der Blick, der Druck, die Gebärde. Das Bewusstwerden unserer Sinneseindrücke bei uns selbst, die Kraft, sie fixieren zu können und gleichsam außer uns zu stellen, hat in dem Maße zugenommen, als die Nötigung wuchs, sie andern durch Zeichen zu übermitteln. Der zeichenerfindende Mensch ist zugleich der immer schärfer seiner selbst bewusste Mensch. Erst als soziales Tier lernte der Mensch seiner selbst bewusst werden. Er tut es noch, er tut es immer mehr. Mein Gedanke ist, wie man sieht, dass das Bewusstsein nicht eigentlich zur Individualexistenz des Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts- und Herdennatur ist. Dass es, wie daraus folgt, auch nur in Bezug auf Gemeinschafts- und Herdennützlichkeit fein entwickelt ist und dass folglich jeder von uns beim besten Willen sich selbst so individuell wie möglich zu verstehen, sich selbst zu kennen, doch immer nur gerade das Nicht-Individuelle an sich zum Bewusstsein bringen wird. Sein Durchschnittliches. Dass unser Gedanke selbst fortwährend durch den Charakter des Bewusstseins, durch den in ihm gebietenden Genius der Gattung, gleichsam majorisiert und in die Herdenperspektive zurückübersetzt wird. Unsere Handlungen sind im Grunde allesamt auf eine unvergleichliche Weise persönlich, einzig, unbegrenzt individuell, es ist kein Zweifel. Aber sobald wir sie ins Bewusstsein übersetzen, scheinen sie es nicht mehr. Dies ist der eigentliche Phänomenalismus und Perspektivismus, wie ich ihn verstehe. Die Natur des tierischen Bewusstseins bringt es mit sich, dass die Welt, deren wir bewusst werden können, nur eine Oberflächen- und Zeichenwelt ist, eine verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt. Dass alles, was bewusst wird, eben damit flach, dünn, relativ dumm, generell, Zeichen, Herdenmerkzeichen wird, dass mit allem Bewusstwerden eine große, gründliche Verderbnis, Fälschung, Veroberflächlichung und Generalisation verbunden ist. Zuletzt ist das wachsende Bewusstsein eine Gefahr, und wer unter den bewußtesten Europäern lebt, weiß sogar, daß es eine Krankheit ist. Es ist, wie man errät, nicht der Gegensatz von Subjekt und Objekt, der mich hier angeht. Diese Unterscheidung überlasse ich den Erkenntnistheoretikern, welche in den Schlingen der Grammatik, der Volksmetaphysik, hängen geblieben sind. Es ist erst recht nicht der Gegensatz von Ding an sich und Erscheinung, denn wir erkennen bei weitem nicht genug, um auch nur so scheiden zu dürfen. Wir haben eben gar kein Organ für das Erkennen, für die Wahrheit. Wir wissen oder glauben oder bilden uns ein, gerade so viel, als es im Interesse der Menschenherde, der Gattung nützlich sein mag. Und selbst was hier Nützlichkeit genannt wird, ist zuletzt auch nur ein Glaube, eine Einbildung und vielleicht gerade jene verhängnisvollste Dummheit, an der wir einst zugrunde gehen. Ende von Bewusstsein ist eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch. Vom Genius der Gattung, Nummer 354 aus Die fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche. Die Fähigkeit und Liebe zum Singen und zur Musik. Ausschnitt aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, Deutsch von Viktor Karus, dritte Auflage, Band 2, 19. Kapitel, Sekundäre Sexualcharaktere des Menschen, von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Charles Darwin. Die Fähigkeit und Liebe zum Singen und zur Musik. Wenn sie auch kein geschlechtliches Merkmal beim Menschen ist, darf hier nicht übergangen werden. Obschon die von Tieren aller Arten ausgestoßenen Laute vielen Zwecken dienen, kann doch mit Nachdruck hervorgehoben werden, dass die Stimmorgane ursprünglich in Beziehung zur Fortpflanzung der Art gebraucht und vervollkommnet wurden. Insekten und einige wenige Spinnen sind die niedrigsten Tiere, welche absichtlich einen Laut hervorbringen, und dies wird allgemein mit Hilfe sehr schön konstruierter Stridulationsorgane bewirkt, welche häufig allein auf die Männchen beschränkt sind. Die hierdurch hervorgebrachten Laute bestehen, wie ich glaube, in allen Fällen aus einem und dem nämlichen Tone, welcher rhythmisch wiederholt wird, und dies ist zuweilen selbst für das Ohr des Menschen angenehm. Ihr hauptsächlichster und in einigen Fällen ausschließlicher Nutzen scheint darin zu bestehen, entweder das andere Geschlecht zu rufen oder es zu bezaubern. Die von Fischen hervorgebrachten Laute sollen, wie man sagt, in einigen Fällen nur von den Männchen während der Paarungszeit hervorgebracht werden. Alle luftatmenden Wirbeltiere besitzen notwendigerweise einen Apparat zum Einatmen und Ausstoßen von Luft mit einer Röhre, welche fähig ist, an einem Ende geschlossen zu werden. Wenn daher die ursprünglichen Glieder dieser Klasse stark erregt und ihre Muskeln heftig zusammengezogen wurden, so werden beinahe sicher absichtslos Laute hervorgebracht worden sein, und wenn diese sich in irgendwelcher Weise nutzbar erwiesen, können sie leicht durch die Erhaltung gehörig angepasster Abänderungen modifiziert oder intensiver gemacht worden sein. Die Amphibien sind die niedrigsten Wirbeltiere, welche Luft atmen, und viele von diesen Tieren, nämlich Frösche und Kröten, besitzen Stimmorgane, welche während der Paarungszeit unaufhörlich benutzt werden und welche häufig beim Männchen bedeutender entwickelt sind als beim Weibchen. Nur das Männchen der Schildkröte äußert einen Laut, und dies allein während der Zeit der Liebe. Männliche Alligatoren brüllen oder bellen während derselben Zeit. Jedermann weiß, in welcher Ausdehnung Vögel ihre Stimmorgane als Mittel der Brautwerbung benutzen, und einige Spezies üben auch etwas, was man Instrumentalmusik nennen könnte, aus. In der Klasse der Säugetiere, mit welchen wir es hier ganz besonders zu tun haben, gebrauchen die Männchen von beinahe allen Spezies ihre Stimmen viel bedeutender während der Paarungszeit als zu irgendeiner anderen Zeit, und einige sind mit Ausnahme dieser Zeit absolut stumm. Bei anderen Spezies benutzen beide Geschlechter oder allein die Männchen ihre Stimmen zu Liebesrufen. In Anbetracht dieser Tatsachen und des Umstandes, dass die Stimmorgane einiger Säugetiere beim Männchen viel bedeutender als beim Weibchen entwickelt sind, und zwar entweder permanent oder nur zeitweise während der Paarungszeit, und ferner in Anbetracht, dass bei den meisten der niederen Klassen die von den Männchen hervorgebrachten Laute nicht bloß dazu dienen, das Weibchen zu rufen, sondern auch anzureizen oder zu locken, ist es eine überraschende Tatsache, dass wir jetzt keinerlei gute Belege dafür haben, dass diese Organe von männlichen Säugetieren dazu benutzt würden, die Weibchen zu bezaubern. Der amerikanische Mycetes caraya bildet vielleicht eine Ausnahme, wie noch wahrscheinlicher einer von jenen Affen, welche dem Menschen noch näher kommen, nämlich der Hylobates agilis. Dieser Gibbon hat eine äußerst laute, aber musikalische Stimme. Mr. Waterhouse führt an: Es schien mir, als ob beim Auf- und Abgehen der Skala die Intervalle immer genau halbe Töne wären. Und sicher war der höchste Ton die genaue Oktave des niedrigsten. Die Qualität der Töne ist sehr musikalisch, und ich zweifle nicht, dass ein guter Violinspieler imstande ist, eine korrekte Vorstellung von der Komposition des Gibbon zu geben, ausgenommen in Bezug auf die Lautheit. Mr. Waterhouse gibt dann die Noten. Professor Owen, welcher gleichfalls ein Musiker ist, bestätigt die vorstehenden Angaben und bemerkt, allerdings irrtümlicherweise, dass man von diesem Gibbon allein unter den Säugetieren sagen kann, dass er singe. Er scheint nach seiner musikalischen Aufführung sehr erregt zu sein. Unglücklicherweise sind seine Gewohnheiten niemals im Naturzustande eingehend beobachtet worden, aber nach der Analogie mit beinahe allen übrigen Tieren ist es äußerst wahrscheinlich, dass er seine musikalischen Töne besonders während der Zeit der Bewerbung ausstößt. Dieser Gibbon ist nicht die einzige Spezies der Gattung, welche singt. Mein Sohn Francis Darwin hat im Zoologischen Garten aufmerksam dem Hylobates leukiscus zugehört, als derselbe eine Kadenz von 3 Noten in reinen musikalischen Intervallen und mit einem hellen musikalischen Tone sang. Noch überraschender ist die Tatsache, dass gewisse Nagetiere musikalische Laute hervorbringen. Häufig sind singende Mäuse erwähnt und zu öffentlicher Ausstellung gebracht worden, gewöhnlich hatte man aber den Verdacht einer Betrügerei. Wir haben indes endlich von einem wohlbekannten Beobachter, Samuel Lockwood, einen genauen Bericht über die musikalischen Kräfte einer amerikanischen Art erhalten, des Hesperomys cognatus, welcher zu einer von der englischen Maus verschiedenen Gattung gehört. Dies kleine Tier wurde in Gefangenschaft gehalten und sein Gesang wurde wiederholt gehört. Bei einem der hauptsächlichsten Gesänge wurde der letzte Takt häufig zu 2 oder 3 ausgezogen. Zuweilen wechselte das Tierchen von Cis und D zu C und D, dann trillerte es eine kurze Zeit lang auf diesen beiden Tönen und schloss dann mit einem schnellen Zirpen auf Cis und D. Der Unterschied zwischen den beiden halben Tönen war sehr ausgesprochen und für ein gutes Ohr leicht vernehmbar. Mr. Lockwood führt beide Gesänge mit Noten an und fügt noch hinzu, dass diese kleine Maus, obschon sie kein Ohr für Takt hatte, doch die Tonart von B, zwei Bs, und genau die Durtonart innehielt. Ihre weiche, klare Stimme fällt mit aller möglichen Präzision um eine Oktave, beim Schluss hebt sie sich dann wieder zu einem sehr schnellen Triller auf Cis und D. Ein Kritiker hat gefragt, auf welche Weise die Ohren des Menschen und anderer Tiere, hätte er hinzusetzen müssen, durch Zuchtwahl so modifiziert werden konnten, dass sie musikalische Töne unterscheiden. Diese Frage verrät aber etwas Konfusion über diesen Gegenstand. Ein Geräusch ist eine Empfindung, welche das Resultat des gleichzeitigen Vorhandenseins einfacher Schwingungen der Luft von verschiedener Schwingungsdauer ist, von welchen eine jede so häufig intermittiert, dass ihr gesondertes Vorhandensein nicht wahrgenommen werden kann. Nur durch den Mangel der Kontinuität derartiger Schwingungen und durch den Mangel der Harmonie unter sich weicht ein Geräusch von einem musikalischen Tone ab. Soll daher ein Ohr imstande sein, Geräusche zu unterscheiden, und die hohe Bedeutung dieser Fähigkeit für alle Tiere wird von jedermann zugegeben, so muss es auch für musikalische Töne empfindlich sein. Für das Vorhandensein dieser Fähigkeit haben wir selbst bei sehr tief in der Tierreihe stehenden Formen Beweise. So haben Krustentiere Hörhaare von verschiedener Länge, welche man hat schwingen sehen, wenn die richtigen musikalischen Töne angeschlagen wurden. Wie in einem früheren Kapitel angeführt wurde, sind ähnliche Beobachtungen auch über die Haare an den Antennen der Mücken gemacht worden. Von guten Beobachtern ist positiv behauptet worden, dass Spinnen von Musik angezogen werden. Es ist auch bekannt, dass manche Hunde heulen, wenn sie besondere Töne hören. Fußnote: Berichte in diesem Sinne sind verschiedene veröffentlicht worden. Mr. Peach schreibt mir, dass er wiederholt beobachtet hat, wie ein alter Hund heulte, wenn B auf der Flöte geblasen wurde, aber bei keinem anderen Tone. Ich will noch einen anderen Fall von einem Hunde anführen, der stets winselte, wenn ein bestimmter Ton auf einer verstimmten Konzertine gespielt wurde. Ende Fußnote. Robben würdigen offenbar die Musik. Ihre Vorliebe für solche war den Alten ganz wohl bekannt, und noch heutigen Tages ziehen Jäger Vorteil aus derselben. Soweit daher die bloße Wahrnehmung musikalischer Töne in Betracht kommt, scheint in Bezug auf den Menschen ebenso wenig wie in Bezug auf irgendein anderes Tier eine besondere Schwierigkeit vorzuliegen. Helmholtz hat mit physiologischen Gründen erklärt, warum Konsonanzen dem menschlichen Ohre angenehm, Dissonanzen unangenehm sind. Wir haben es aber hier nur wenig mit diesen zu tun, da harmonische Musik eine späte Erfindung ist. Wir haben es hier mehr mit der Melodie zu tun, und auch da ist es Helmholtz zufolge wohl einzusehen, warum die Töne unserer musikalischen Tonleiter benutzt werden. Das Ohr zerlegt alle Klänge in dieselben zusammensetzenden einfachen Schwingungen, wenngleich wir uns dieser Analyse nicht bewusst sind. Bei einem musikalischen Tone ist die tiefste jener Schwingungen allgemein die vorherrschende, die anderen, weniger deutlich ausgesprochenen, sind die Oktave, Duodezime, Doppeloktave und so weiter, sämtlich zu dem vorherrschenden Grundton. Irgendwelche zwei Noten unserer Skala haben viele dieser harmonischen Obertöne gemeinsam. Es scheint daher ziemlich klar zu sein, dass, wenn ein Tier immer genau denselben Gesang zu singen wünscht, es sich dadurch leiten lassen wird, dass es diejenigen Töne nacheinander anschlägt, welche viele Obertöne gemeinsam besitzen. Das heißt, es wird zu seinem Gesang Töne wählen, welche zu unserer musikalischen Tonleiter gehören. Wenn aber ferner gefragt wird, warum musikalische Töne in einer gewissen Ordnung und einem bestimmten Rhythmus dem Menschen und anderen Tieren Vergnügen bereiten, so können wir hierfür ebenso wenig einen Grund anführen wie für das Angenehme gewisser Gerüche und Geschmäcke. Dass sie Tieren Vergnügen irgendeiner Art bereiten, können wir daraus schließen, dass sie zur Zeit der Brautwerbung von vielen Insekten, Spinnen, Fischen, Amphibien und Vögeln hervorgebracht werden. Denn wenn die Weibchen nicht fähig wären, solche Laute zu würdigen und sie nicht von ihnen angeregt oder bezaubert würden, so würden die ausdauernden Anstrengungen der Männchen und die häufig nur ihnen allein zukommenden Gebilde nutzlos sein, und dies kann man unmöglich glauben. Allgemein wird zugegeben, dass der menschliche Gesang die Grundlage oder der Ursprung der Instrumentalmusik ist. Da weder die Freude an dem Hervorbringen musikalischer Töne noch die Fähigkeit hierzu von dem geringsten Nutzen für den Menschen in Beziehungen zu seinen gewöhnlichen Lebensverrichtungen sind, so müssen sie unter die mysteriösesten gerechnet werden, mit welchen er versehen ist. Sie sind, wenn auch in einem sehr rohen Zustande, bei Menschen aller Rassen, selbst den wildesten, vorhanden. Der Geschmack der verschiedenen Rassen ist aber so verschieden, dass unsere Musik den Wilden nicht das mindeste Vergnügen gewährt und ihre Musik für uns widrig und sinnlos ist. Dr. Seemann macht einige interessante Bemerkungen über diesen Gegenstand und zweifelt, ob selbst unter den Nationen des westlichen Europas, so intim sie auch durch nahen und häufigen Verkehr verbunden sind, die Musik der einen von den anderen in dem nämlichen Sinne aufgefasst wird. Reisen wir nach Osten, so finden wir, dass sicher eine verschiedene Sprache der Musik besteht. Gesänge der Freude und Begleitung zum Tanze sind nicht länger wie bei uns in den Dur, sondern immer in den Molltonarten. Mögen nun die halbmenschlichen Urerzeuger des Menschen, wie die singenden Gibbons, die Fähigkeit, musikalische Töne hervorzubringen und daher auch ohne Zweifel zu würdigen, besessen haben oder nicht, so wissen wir doch, dass der Mensch diese Fähigkeiten in einer sehr weit zurückliegenden Periode besessen hat. Larté hat zwei aus Knochen und Geweihstücken des Rentiers gefertigte Flöten beschrieben, welche in Höhlen zusammen mit Feuersteinwerkzeugen und den Resten ausgestorbener Tiere gefunden worden sind. Auch die Künste des Singens und Tanzens sind sehr alt und werden jetzt von allen oder beinahe allen niedrigsten Menschenrassen geübt. Die Poesie, welche als das Kind des Gesanges betrachtet werden kann, ist gleichfalls so alt, dass viele Personen darüber ein Erstaunen erfüllt hat, dass sie während der frühesten Zeiten, von denen wir überhaupt einen Bericht haben, entstanden sein sollte. Die musikalischen Fähigkeiten, welche keiner Rasse vollständig fehlen, sind einer prompten und bedeutenden Entwicklung fähig, wie wir bei Hottentotten und Negern sehen, welche ausgezeichnete Musiker geworden sind, obschon sie in ihren Heimatländern nur selten etwas ausüben, was wir als Musik betrachten würden. Schweinfurt wurde indes von einigen der einfachen Melodien, welche er im Innern von Afrika hörte, angenehm berührt. Es liegt aber in dem Umstande, dass musikalische Fähigkeiten beim Menschen schlummern können, nichts Abnormes. Einigen Spezies von Vögeln, welche von Natur niemals singen, kann ohne große Schwierigkeit das Singen gelehrt werden. So hat ein Haussperling den Gesang eines Hänflings gelernt. Da diese beiden Spezies nahe verwandt sind und zur Ordnung der Incessores gehören, welche beinahe alle Singvögel der Welt umfasst, so ist es möglich, dass der Urerzeuger des Sperlings ein Sänger gewesen sein kann. Es ist eine viel merkwürdigere Tatsache, dass Papageien, welche zu einer von den Incessoris verschiedenen Gruppe gehören und verschieden gebaute Stimmorgane haben, nicht bloß gelehrt werden können zu sprechen, sondern auch von Menschen erfundene Melodien zu pfeifen oder zu singen, so dass sie einige musikalische Fähigkeit haben müssen. Nichtsdestoweniger wäre es äußerst voreilig anzunehmen, dass die Papageien von irgendeinem alten Vorfahren abstammten, welcher ein Sänger gewesen wäre. Es ließen sich viele Fälle anführen, wo Organe und Instinkte, welche ursprünglich einem bestimmten Zwecke angepasst waren, einem anderen, völlig verschiedenen Zwecke dienstbar gemacht worden sind. Fußnote: Seitdem dieses Kapitel gedruckt ist, habe ich einen wertvollen Artikel von Mr. Chauncey Wright gesehen, welcher nach Erörterung des obigen Gegenstandes noch bemerkt: Zitat: Es gibt viele Folgen der letzten Gesetze oder Übereinstimmungen der Natur, nach welchen die Erlangung einer nützlichen Kraft viele resultierende Vorteile ebenso wie beschränkende Nachteile, sowohl faktische als nur mögliche, mit sich bringt, welche das Prinzip der Nützlichkeit nicht mit in seinen Wirkungskreis gezogen haben kann. Zitat Ende. Dies Prinzip hat eine bedeutende Tragweite, wie ich in einem der früheren Kapitel des vorliegenden Werks zu zeigen versucht habe, mit Rücksicht auf die durch den Menschen vollzogene Erlangung einiger seiner charakteristischen geistigen Eigenschaften. Ende Fußnote. Es kann daher die Fähigkeit für höhere musikalische Entwicklung, welche die wilden Rassen des Menschen besitzen, entweder die Folge davon sein, dass unsere halbmenschlichen Urerzeuger irgendeine rohe Form von Musik ausgeübt haben, oder einfach davon, dass sie zu einem verschiedenen Zwecke die gehörigen Stimmorgane erlangt haben. Aber in diesem letzteren Falle müssen wir annehmen, dass sie, wie in dem eben erwähnten Beispiele der Papageien und wie es bei vielen Tieren vorzukommen scheint, bereits einen gewissen Sinn für Melodie besessen haben. Die Musik erweckt verschiedene Gemütserregungen in uns, regt aber nicht die schrecklicheren Gemütsstimmungen des Entsetzens, der Furcht, Wut und so weiter an. Sie erweckt die sanfteren Gefühle der Zärtlichkeit und Liebe, welche leicht in Ergebung übergehen. In den chinesischen Annalen wird gesagt, Zitat, »Musik hat die Kraft, den Himmel auf die Erde herabsteigen zu machen«, Zitat Ende. Sie regt gleichfalls in uns das Gefühl des Triumphes und das ruhmvolle Erglühen für den Krieg an. Diese kraftvollen und gemischten Gefühle können wohl dem Gefühle der Erhabenheit Entstehung geben. Wir können, wie Dr. Seemann bemerkt, eine größere Intensität des Gefühls in einem einzigen musikalischen Tone konzentrieren als in seitenlangen Schriften. Nahezu dieselben Erregungen, aber viel schwächer und weniger kompliziert, werden wahrscheinlich von Vögeln empfunden, wenn das Männchen seinen vollen Stimmumfang in Rivalität mit anderen Männchen zum Zwecke des Bezauberns des Weibchens ausströmen lässt. Die Liebe ist noch immer das häufigste Thema unserer Gesänge. Wie Herbert Spencer bemerkt, Zitat, die Musik regt schlummernde Empfindungen auf, deren Möglichkeit wir nicht begriffen hätten und deren Bedeutung wir nicht kennen. Zitat Ende. Oder wie Jean-Paul sagt, Zitat, sie erzählt uns von Dingen, die wir nicht sehen werden. Zitat Ende. Umgekehrt werden, wenn lebhafte Erregungen gefühlt und vom Redner ausgedrückt oder selbst in der gewöhnlichen Sprache erwähnt werden, musikalische Kadenzen und Rhythmus instinktiv gebraucht. Wird der afrikanische Neger erregt, so bricht er häufig in Gesang aus, ein anderer antwortet mit Gesang, während die übrige Gesellschaft, als wäre sie von einer musikalischen Welle berührt, in vollkommenem Gleichklang einen Chor murmelt. Selbst Affen drücken starke Gefühle in verschiedenen Tönen, Ärger und Ungeduld durch niedrige, Furcht und Schmerz durch hohe Töne aus. Die durch Musik oder durch die Kadenzen leidenschaftlichen Redevortrags in uns angeregten Empfindungen und Ideen erscheinen, wegen ihrer Unbestimmtheit, aber doch Tiefe, wie geistige Rückschläge auf Erregungen und Gedanken einer lange vergangenen Zeit. Alle diese Tatsachen in Bezug auf Musik und leidenschaftliche Rede werden in einer gewissen Ausdehnung verständlich, wenn wir annehmen dürfen, dass musikalische Töne und Rhythmen von den halbmenschlichen Urerzeugern des Menschen während der Zeit der Brautwerbung gebraucht wurden. In einer Zeit, in welcher Tiere aller Arten nicht nur von Liebe, sondern auch von den starken Leidenschaften der Eifersucht, Rivalität und des Triumphes erregt werden. In diesem Falle werden nach dem tief eingepflanzten Prinzip vererbter Assoziationen musikalische Töne sehr leicht in einer vagen und unbestimmten Art die starken Erregungen einer längst vergangenen Zeit hervorrufen. Da wir allen Grund zu vermuten haben, dass die artikulierte Sprache, wie sie sicher die höchste ist, eine der am spätesten vom Menschen erlangten Künste ist, und da das instinktive Vermögen, musikalische Töne und Rhythmen zu produzieren, in der Tierreihe sehr weit hinab entwickelt ist, so wäre es durchaus mit dem Prinzipe der Entwicklung in Widerspruch, wenn wir annehmen sollten, dass die musikalische Fähigkeit des Menschen sich von den in der leidenschaftslosen Rede benutzten Tönen aus entwickelt hätte. Wir müssen annehmen, dass die Rhythmen und Kadenzen der oratorischen Sprache aus vorher entwickelten musikalischen Kräften herzuleiten sind. Fußnote: Siehe die sehr interessante Erörterung über den Ursprung und die Funktion der Musik von Herbert Spencer in seinen gesammelten Essays 1858. Mr. Spencer kommt zu einem, dem, zu welchem ich gelangt bin, genau entgegengesetzten Schlusse. Er folgert, wie es früher Diderot tat, dass die in der erregten Rede benutzten Tonfälle die Grundlagen darbieten, von welchen sich die Musik entwickelt hat, während ich schließe, dass musikalische Töne und Rhythmus zuerst von den männlichen und weiblichen Urerzeugern des Menschen erlangt wurden, zu dem Zwecke, das andere Geschlecht zu bezaubern. Hierdurch wurden musikalische Töne fest mit einigen der stärksten Leidenschaften verbunden, welche zu fühlen ein Tier fähig ist, und werden nun infolgedessen instinktiv oder durch Assoziationsbewegung benutzt, wenn starke Erregungen in der Rede ausgedrückt werden. Mr. Spencer bietet keine irgendwie befriedigende Erklärung dar, ebenso wenig kann ich es, warum hohe und tiefe Töne beim Menschen und bei den niederen Tieren als Ausdrücke gewisser Gemütserregungen bezeichnend sein sollen. Auch gibt Mr. Spencer eine interessante Erörterung über die Beziehungen zwischen Poesie, Rezitativ und Gesang. Ende Fußnote. Auf diese Weise können wir verstehen, woher es kommt, dass Musik, Tanz, Gesang und Poesie so sehr alte Künste sind. Wir können selbst noch weitergehen und, wie in einem früheren Kapitel bemerkt wurde, annehmen, dass musikalische Laute eine der Grundlagen für die Entwicklung der Sprache abgaben. Fußnote: Ich finde in Lord Monboddo's Origin of Language, Volumen 1, 1774, dass Dr. Blacklock gleichfalls glaubte, dass die erste Sprache unter den Menschen Musik war und dass, ehe unsere Ideen durch artikulierte Laute ausgedrückt wurden, sie durch Töne mitgeteilt wurden, welche in entsprechender Weise je nach ihrer Höhe und Tiefe abgeändert wurden. Ende Fußnote. Da die Männchen mehrerer quadrumanen Tiere viel höher entwickelte Stimmorgane besitzen als die Weibchen und da ein Gibbon, eine Art der anthropomorphen Affen, eine ganze Oktave musikalischer Töne erklingen lässt und, wie man wohl sagen kann, singt, so scheint die Vermutung nicht unwahrscheinlich zu sein, dass die Urerzeuger des Menschen, entweder die Männchen oder die Weibchen oder beide Geschlechter, ehe sie das Vermögen, ihre gegenseitige Liebe in artikulierter Sprache auszudrücken, erlangt hatten, sich einander in musikalischen Tönen und Rhythmen zu bezaubern versuchten. In Bezug auf den Gebrauch der Stimme bei den Quadrumanen während der Zeit der Liebe ist so wenig bekannt, dass wir kaum irgendein Mittel zur Beurteilung besitzen, ob die Gewohnheit zu singen zuerst von unseren männlichen oder von unseren weiblichen Urerzeugern erlangt wurde. Man nimmt allgemein an, dass Frauen lieblichere Stimmen besitzen als Männer, und soweit dies als Fingerzeig dient, können wir schließen, dass sie zuerst musikalische Kräfte erlangten, um das andere Geschlecht anzuziehen. Ist dies aber der Fall, so muß dies lange vorher eingetreten sein, ehe unsere Urahnen hinreichend menschlich wurden, um ihre Frauen einfach als nützliche Sklaven zu behandeln und zu schätzen. Der leidenschaftliche Redner, Barde oder Musiker hat, wenn er mit seinen abwechselnden Tönen und Kadenzen die stärksten Gemütserregungen in seinen Hörern erregt, wohl kaum eine Ahnung davon, dass er dieselben Mittel benutzt, durch welche in einer äußerst entfernt zurückliegenden Periode seine halbmenschlichen Vorfahren ineinander die glühenden Leidenschaften während ihrer gegenseitigen Bewerbung und Rivalität erregten. Ende von »Die Fähigkeit und Liebe zum Singen und zur Musik« von Charles Darwin. Wenn die Äpfel reif sind, von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wenn die Äpfel reif sind, von Theodor Storm. Es war mitten in der Nacht. Hinter den Linden, die längs dem Plankenzaun des Gartens standen, kam eben der Mond herauf und leuchtete durch die Spitzen der Obstbäume und drüben auf die Hinterwand des Hauses, bis hinunter auf den schmalen Steinhof, der durch ein Staket von dem Garten getrennt war. Die weißen Vorhänge hinter dem niedrigen Fensterchen waren ganz von seinem Licht beschienen. Mitunter war's, als griffe eine kleine Hand hindurch und zöge sie heimlich auseinander. Einmal sogar lehnte die Gestalt eines Mädchens an die Fensterbank. Sie hatte ein weißes Tüchlein unters Kinn geknotet und hielt eine kleine Damenuhr gegen das Mondlicht, auf der sie das Rücken des Weisers aufmerksam zu betrachten schien. Draußen vom Kirchturm schlug es eben drei Viertel. Unten zwischen den Büschen des Gartens, auf den Steigen und Rasenplätzen, war es dunkel und still. Nur der Marder, der in den Zwetschen saß, schmatzte bei seiner Mahlzeit und kratzte mit den Klauen in die Baumrinde. Plötzlich hob er die Schnauze. Es rutschte etwas draußen an die Planke. Ein dicker Kopf guckte herüber. Der Marder sprang mit einem Satz zu Boden und verschwand zwischen den Häusern. Von drüben aber kletterte ein untersetzter Junge langsam in den Garten hinab. Dem Zwetschenbaum gegenüber, unweit der Planke, stand ein nicht gar hoher Augustapfelbaum, die Äpfel waren gerade reif, die Zweige brechend voll. Der Junge mußte ihn schon kennen, denn er grinste und nickte ihm zu, während er auf den Fußspitzen an allen Seiten um ihn herumging, dann, nachdem er einige Augenblicke stillgestanden und gelauscht hatte, band er sich einen großen Sack vom Leibe und fing bedächtig an zu klettern. Bald knickte es droben zwischen den Zweigen, und die Äpfel fielen in den Sack, einer um den andern, in kurzen, regelrechten Pausen. Zwischendrein geschah es, daß ein Apfel nebenbei zur Erde fiel und ein paar Schritte weit ins Gebüsch rollte, wo ganz versteckt eine Bank vor einem steinernen Gartentischchen stand. An diesem Tische aber, und das hatte der Junge nicht bedacht, saß ein junger Mann mit aufgestütztem Arm und gänzlich regungslos. Als der Apfel seine Füße berührte, sprang er erschrocken auf. Einen Augenblick später trat er vorsichtig auf den Stieg hinaus. Da sah er droben, wohin der Mond schien, einen Zweig mit roten Äpfeln, unmerklich erst und bald immer heftiger hin und her schaukeln. Eine Hand fuhr in den Mondschein hinauf und verschwand gleich darauf wieder, samt einem Apfel in den tiefen Schatten der Blätter. Der Untenstehende schlich sich leise unter den Baum und gewahrte nun endlich auch den Jungen, wie eine große schwarze Raupe um den Stamm herumhängen. Ob er ein Jäger war, ist seines kleinen Schnurrbarts und seines ausgeschweiften Jagdrocks unerachtet schwer zu sagen. In diesem Augenblick aber mußte ihn so etwas wie ein Jagdfieber überkommen, denn atemlos, als habe er die halbe Nacht hier nur gewartet, um die Jungen in den Apfelbäumen zu fangen, griff er durch die Zweige und legte leise, aber fest seine Hand um den Stiefel, welcher wehrlos an dem Stamme herunterhing. Der Stiefel zuckte, das Apfelpflücken droben hörte auf, aber kein Wort wurde gewechselt. Der Junge zog, der Jäger faßte nach. So ging es eine ganze Weile. Endlich legte der Junge sich aufs Bitten. »Lieber Herr, Spitzbube, den ganzen Sommer haben Sie über den Zaun geguckt. Warte nur, ich werde dir einen Denkzettel machen.« Und dabei griff er in die Höhe und packte den Jungen in den Hosenspiegel. »Was das für ein derbes Zeug ist«, sagte er. »Manchester, lieber Herr.« Der Jäger zog ein Messer aus der Tasche und suchte mit der freien Hand die Klinge aufzumachen. Als der Junge das Einschnappen der Feder hörte, machte er Anstalten, hinabzuklettern. Allein der andere wehrte ihn ab. »Bleib nur«, sagte er, »du hängst mir eben recht.« Der Junge schien gänzlich wie verlesen. »Herr Jemine«, sagte er, »es sind des Meisters seine. Haben Sie denn gar kein Stöckchen, lieber Herr? Sie können es mit mir allein abmachen. Es ist mehr Pläsier dabei. Es ist eine Motion. Der Meister sagt, es ist so gut wie Spazierenreiten.« Allein der Jäger schnitt. Der Junge, als er das kalte Messer so dicht an seinem Fleisch heruntergleiten fühlte, ließ den vollen Sack zur Erde fallen. Der andere aber steckte den ausgeschnittenen Fleck sorgfältig in die Westentasche. »Nun kannst du allenfalls herunterkommen«, sagte er. Er erhielt keine Antwort. Ein Augenblick nach dem andern verging, aber der Junge kam nicht. Von seiner Höhe aus hatte er plötzlich, während ihm von unten her das Leid geschah, im Hause drüben das schmale Fensterchen sich öffnen sehen. Ein kleiner Fuß streckte sich heraus. Der Junge sah den weißen Strumpf im Mondschein leuchten, und bald stand ein vollständiges Mädchen draußen auf dem Steinhof. Ein Weilchen hielt sie mit der Hand den offenen Fensterflügel. Dann ging sie langsam an das Pförtchen des Staketenzauns und lehnte sich mit halbem Leibe in den dunklen Garten hinaus. Der Junge reckte sich fast den Hals aus, um das alles zu betrachten. Dabei schienen ihm allerlei Gedanken zu kommen, denn er verzog den Mund bis an die Ohren und stellte sich breitspurig auf zwei gegenüberstehende Äste, während er mit der einen Hand das beschädigte Kleidungsstück zusammenhielt. »Nun, wird's bald?« fragte der andere. »Es wird schon«, sagte der Junge. »So komm herunter.« »Es ist nur«, erwiderte der Junge und biss in einen Apfel, daß der Jäger es unten knirschen hörte, »es ist nur, daß ich just ein Schuster bin.« »Was denn, wenn du kein Schuster wärst?« »Wenn ich ein Schneider wäre, würde ich mir das Loch von selber flicken.« Und er fuhr fort, seinen Apfel zu verspeisen. Der junge Mann suchte in seiner Tasche nach kleiner Münze, aber er fand nur einen harten Doppeltaler. Schon wollte er die Hand zurückziehen, als er von unten her ganz deutlich ein Klinken an der Gartentür vernahm. Auf dem Kirchturm drüben schlug es eben 12. Er fuhr zusammen. »Dummkopf«, murmelte er und schlug sich vor die Stirn. Dann griff er wieder in die Tasche und sagte sanft, »Du bist wohl armer Leute, Kind?« »Sie wissen schon«, sagte der Junge, »es wird alles sauer verdient.« »So fang und lass dir flicken.« Damit warf er das Geldstück zu ihm hinauf. Der Junge griff zu, wand es prüfend im Mondschein hin und wieder und schob es schmunzelnd in die Tasche. Draußen auf dem langen Steige, an dem der Apfelbaum in den Rabatten stand, wurden kleine Schritte vernehmlich und das Rauschen eines Kleides auf dem Sande. Der Jäger biss sich in die Lippen. Er wollte den Jungen mit Gewalt herunterreißen, der aber zog sorgsam die Beine in die Höhe, eins ums andere. Es war vergebene Mühe. »Hörst du nicht«, sagte er keuchend, »du kannst nun gehen.« »Freilich«, sagte der Junge, »wenn ich den Sack nur hätte.« »Den Sack?« »Er ist mir vorher hinabgefallen.« »Was geht mich das an?« »Nun, lieber Herr, ihr steht just da unten.« Der andere bückte sich nach dem Sack, hob ihn ein Stück vom Boden und ließ ihn wieder fallen. »Werfen Sie dreist zu«, sagte der Junge, »ich werde schon fangen.« Der Jäger tat einen verzweifelten Blick in den Baum hinauf, wo die dunkle, untersetzte Gestalt zwischen den Zweigen stand, sperrbeinig und bewegungslos. Als aber draußen die kleinen Schritte in kurzen Pausen immer näher kamen, trat er hastig auf den Stieg hinaus. Ehe er sich's versah, hing ein Mädchen an seinem Halse. »Heinrich! Um Gottes Willen!« Er hielt ihr den Mund zu und zeigte in den Baum hinauf. Sie sah ihn mit verdutzten Augen an, er aber achtete nicht darauf, sondern schob sie mit beiden Händen ins Gebüsch. »Junge, vermaledeiter, aber dass du mir nicht wiederkommst!« Und er erwischte den schweren Sack am Boden und hob ihn ächzend in den Baum hinauf. »Ja, ja«, sagte der Junge, indem er dem andern behutsam seine Bürde aus den Händen nahm. »Das sind von den Roten, die fallen ins Gewicht.« Hierauf zog er ein Endchen Bindfaden aus der Tasche und schnürte es eine Spanne oberhalb der Äpfel um den Sack, während er mit den Zähnen die Zipfel desselben angezogen hielt. Dann lud er ihn auf seine Schulter, sorgsam und regelrecht, so daß die Last gleichmäßig auf Brust und Rücken verteilt wurde. Nachdem dieses Geschäft zu seiner Zufriedenheit beendet war, faßte er einen ihm zu Häupten ragenden Ast, schüttelte ihn mit beiden Fäusten. »Diebe in den Äpfeln«, schrie er, und nach allen Seiten hin prasselten die reifen Früchte durch die Zweige. Unter ihm rauschte es in den Büschen, eine Mädchenstimme kreischte, die Gartenpforte klirrte, und als der Junge noch einmal den Hals ausreckte, sah er soeben das kleine Fenster wieder zuklappen und den weißen Strumpf darin verschwinden. Einen Augenblick später saß er rittlings auf der Gartenplanke und lugte den Weg entlang, wo sein neuer Bekannter mit langen Beinen in den Mondschein hinauslief. Dann griff er in die Tasche, befingerte seine Silbermünze und lachte so ingrimmig in sich hinein, daß ihm die Äpfel auf dem Buckel tanzten. Endlich, als schon die ganze Hausgenossenschaft mit Stöcken und Laternen im Garten umherrannte, ließ er sich lautlos an der anderen Seite hinuntergleiten und schlenderte über den Weg in den Nachbarsgarten, allwo er zu Hause war. Ende von »Wenn die Äpfel reif sind« von Theodor Storm. Gelesen von Hokuspokus.